Diese Sendung ist nur für Menschen mit ständigem Wohnsitz oder hauptsächlichem Aufenthaltsort in Schleswig-Holstein geeignet. Der metamemetische Diskurs am Sonntag. Die Weltraumaffen um 18 Uhr am Sonntag. Wir sind da. Hallo. Spaß ist meine Meinung. Spaß, das unentdeckte Land. Spaß ist nur ein neurologischer Trick. Das ist keine Meinung. Von Genen zu Memen und Superorganismen und der Packing Order. Ist nicht wütend. Und Ideen. Hörst du, Ebel? Wer Spaß hat, ist nicht wütend. Vernunft gleich Logik gleich binäres Denken gleich männliches Dominanzverhalten gleich totalitär. Und das da so früh am Morgen. Ja. Spaß ist keine Meinung, sondern ein Vergnügen. Ja, aber also der Spaß, also da der ist nicht nur Spaß, der Spaß, also da hört der Spaß auch auf. Also. Der Spaß hört da auf, wo er anfängt. Ja, also. Mein Spaß hört da auf, wo der Spaß von anderen beginnt, ja, bitte. Macht Fleisch, Autofahren und Fliegen so verdammt teuer, dass wir davon runterkommen. Bitte, schnell, dann wählen wir euch alle. Dann wählen wir euch auch alle. Dann wählen wir auch euch alle. Lass uns noch mal aus dem Mund von dem Herrn anhören. War auch ein guter Spaß gewesen von ihm. Hau drauf. Schon wieder so ein lästiges Umweltthema. Erdüberlastungstag. Hatten wir doch schon letztes Jahr und im Jahr davor und so weiter. Immer die gleiche Predigt. Von wegen, die Menschheit lebt über ihre Verhältnisse, wir verbrauchen die Ressourcen der Erde schneller, als sie nachwachsen können und wir in den Industrieländern verbrauchen mehr als die Leute aus Afrika. Okay, ja, verstanden. Und jetzt? Ich hatte heute Abend ein schönes Stück Fleisch auf dem Grill. Das habe ich öfter. Und wenn ich beruflich reise, nehme ich zwar die Bahn, aber privat steige ich oft ins Auto. Oder ich fliege um den Globus, weil ich gerne tauche und Korallenriffe liebe. Ich werfe zwar keine fast neuen Klamotten weg und brauche auch nicht alle zwei Jahre ein neues Smartphone, aber wenn ich jetzt mit einem Finger auf Sie zeige, zeigen drei Finger auf mich zurück. Ich bin Konsum-Junkie. Und wenn Sie zufällig keiner sind, seien Sie einfach froh. Die Frage ist, warum ich mich nicht schäme? Vielleicht, weil Konsumieren Spaß macht, weil es Belohnung ist, Genuss, Lust. Und weil es fast alle machen. Und dann kommen dauernd so Nachrichten wie heute. Ich schäme mich. Ursünde. Ich muss mich in meiner Existenz furchtbar fühlen. Ich bin zwar nicht mehr religiös, aber ich glaube an die Ursünde. Meine Existenz ist mangelhaft und deswegen muss ich mich schlecht fühlen und deswegen brauche ich einen starken Staat, der mir Absolution erteilt. So kommt er rüber. Ja, und habt ihr die Begriffeinengung festgestellt hier? Er sagt selber so, ja, ich tauche zwar und fliege dahin und ich werfe natürlich keine neuen Klamotten weg, ne, aber trotzdem bin ich ein Konsum-Junkie, ne? Also die Schwelle für Konsum-Junkie hat er jetzt schon mal definiert auf sich selber. Also normales Konsumverhalten ist schon Konsum-Junkie sein, ne? Nur zum Mitschreiben, ne? Ja, schon. Wir könnten da ja auch allen Leuten, die hier nach Deutschland kommen wollen, sagen, deswegen nein, bitte nicht, ja, hier, erspart euch die Reise, ja, lebt weiter bei euch da drüben, zumindest seid ihr keine Konsum-Junkies wie wir. Eieiei. Kommt nicht her. Und ihr schont die Umwelt dabei. Ja, genau, ja. Außerdem sind alle Deutschen Rassisten, das wissen wir ja, das liegt der Köterrasse im Blut, deswegen, hier ist ja nur struktureller Rassismus, deswegen sind wir kein sicheres Herkunftsland. Ja, ne, weißt du, Flugzeuge fliegen ist böse, aber mit einem Boot hier rüber gefahren zu werden, ist okay, ne, ja, ne, Ach was, Spaß. Ich meine, wer ist denn noch ein Konsum-Junkie? Jemand, der gerne ins Fitnessstudio geht und deswegen viel mehr Kalorien verbrennt und deswegen mehr isst als normale Menschen? Er müsste ja nicht ins Fitnessstudio gehen. Er braucht es ja anscheinend nicht für seinen Job oder so. Also ist oder das auch Konsum-Junkie sein? Diese verdammten Fahrradfahrer, die sich so toll vorkommen, dabei verbrennen sie halt auch Kalorien während dem Fahrradfahren. Das ist auch schädlich. Und währenddessen gibt es in China eine Firma, die mittlerweile gefilterte frische Luft verkauft. So, nochmal so. Perrier. So, ja, ich atme. Ich existiere. Ah. Ja, weil die durchschnittliche Solarzelle in China 13% weniger Leistung kriegt, nur wegen Smog. Das hängt alles zusammen. Das heißt, ich muss dann so von diesen Dosen welche kaufen und die über meiner Solarzelle ausschütten. Ja, 13,2 hätte sich viel professioneller angehört. Ich meine, Mars, das musst du nur machen, wenn du dein Handy aufladen willst. Ne? Du kannst auch verzichten. Ne? Du musst kein Konsumjunkie sein. Ja, ich finde dieses, einfach irgendwie die Sachen teurer zu machen, das ignoriert doch jede normale Preisbildung von Angebot und Nachfrage irgendwie. Ja, vor allem. Kann man da eingreifen staatlich, aber es ist ja irgendwie auch, ne? Vor allem, ich glaube halt auch, dass das Angebot, also nicht sterbender Planet, dass da die Nachfrage relativ hoch ist und dass da die freie Wirtschaft eh einen Weg finden wird, wie man das löst. Und die Sache ist ja auch, als Angestellter bei den Tagesthemen oder bei der ARD, kann ich mir mein Steak und meine Tauchflüge ja weiterhin leisten. Die Leute, die darauf verzichten müssten, sind dann die, denen das zu teuer wird. Mhm. Und den Gürtel dürften mal wieder die enger schnallen, die sowieso schon wenig haben. Das ist eine tolle Idee. Erinnert mich an die Sache mit dem Kuchen, die man Marie Antoinette zuschreibt. Also ich würde viel eher sagen, es geht einfach nur darum, dass dieser Boom- und Bust-Prinzip hier gerade wieder irgendwo anfängt, zu sich klar und deutlich zu machen. Aber zusätzlich halt würde ich noch sagen, ja, wenn das halt so ein Konsum-Junkie-Ding ist, ja, dann würde er sich doch freuen, wenn man den Rundfunkbeitrag abschaffen würde, ne? Das ist ja auch Konsum. Also. Ja, also schaffen wir jetzt den Rundfunkbeitrag ab, machen wir jetzt weniger Besteuerung? Nein? Dass wir Konsumsüchtigen uns auf diesem Planeten benehmen wie die Axt im Walde. Jeder weiß, Süchtige brauchen Hilfe. Das Problem ist, dass kein Arzt umweltschädliche Konsumsucht heilen kann. Das können nur mutige Politiker. Deshalb die Bitte, macht Fleisch, Autofahren und Fliegen so verdammt teuer, dass wir davon runterkommen. Bitte, schnell. Dann wählen wir auch euch alle. Bitte, nimm mein Geld, all mein Geld. Das ist echt der Hammer, wie weit man sich in so ein Ding reinsteigern kann. Die Tages-Agit-Prop mit dem Ökomarxismus. Nun gut, ich meine, niemand hindert den Herrn daran, sein gesamtes Vermögen an irgendwelche Klimafonds zu spenden, freiwillig. Ja, also soll er mal mit gutem Beispiel vorangehen. Ja, ich habe ja auch schon öfter die Leute mit den Yachten und den Privatflugzeugen erwähnt. Warum versucht man nicht denen? Weil die haben auch viel mehr Geld als die Leute, die irgendwie Auto fahren oder ab und zu mal fliegen oder einmal in der Woche Fleisch essen. Warum Jeff Bezos war diese Woche im Mittelmeer mit seiner Yacht unterwegs? Wenn man das Ding sieht, da kriegt man allein schon einen CO2-Schock. Nur wenn man diese Yacht sieht. Warum fangen wir nicht bei diesen Leuten an, die sich aufs Übelste asozial benehmen und einen Fußabdruck ökologischen haben von 100 oder 1000 Mal einem Normalbürger? Warum verbieten wir denen nicht ihre Extrawürste als erstes, sondern gehen gleich wieder, ja, macht alles für alle teurer. Ja, dann kann ich mir das zwar noch leisten, aber der Pöbel also ich will jetzt mal sagen, abgesehen von irgendwelchen Sachen, wo irgendwelche Beamten bestochen werden, damit irgendwelche Auflagen, Umweltauflagen oder sowas missachtet werden, warum da ansetzen? Ich will jetzt nicht irgendwelche Reichen verteidigen, aber das führt irgendwie ja auch zu weit. Klar, man hat irgendwelche Superreichen mit irgendwelchen Yachten oder sowas, aber dann haben wir auch die ganzen Öltanker und so weiter und so fort. Also, ich weiß nicht. Hier wird ja im Endeffekt appelliert, an die Personen Verzicht zu üben oder an die Legislatur irgendwie Strafzölle auf Waren zu machen. Ja, ich nehme mal jetzt dieses Buzzword. Ja, das ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Als das Problem ist doch Preis, dass es die Reichen nicht trifft, so eine Maßnahme. Ja, das ist klar. Ja, aber wir bräuchten auch eine, die alle gleichmäßig trifft, wenn überhaupt. Und wir müssen Anreize setzen und nicht mit irgendwelchen Strafen um die Ecke kommen. Ja, und diese Ansätze und diese Anreize irgendwie einen pragmatischen, realistischen Kern haben und dürfen einfach nicht nur Wunschdenken sein. Daran scheitert. Ja, aber dann werden wir halt dann... Müssen wir das eigentlich so machen, wie der Herr Beckhardt das sagt, wenn ich deine Sicht richtig verstehe? Also ich finde auch recht interessant, dass das ja auch in die Definition von Hassrede reinfallen würde, weil es so gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit hier ist. Warum? Naja, auf eine gesamte Gruppe von Leuten, die konsumieren, bezogen, feindlich. Ja, ich hatte auch gerade so gedacht, dass er die ganze Bevölkerung als Junkies bezeichnet oder so, das finde ich doch auch ein bisschen hart. Ne? So, der stellt sich hin und sagt so von wegen, ja, hier und Junkies, ja, denen muss man bekanntlich helfen, die können sich selbst nicht helfen, also jetzt komm, ja, lass dich mal von dem da drüben da bevormunden, ja, cool. Ist halt seltsam, ja, genau, ne? Genau, wir brauchen direkt eine Intervention, ne? Genau, ja. So, das ist so eine fette Kafka-Falle, Alter. Ja, hier. Du sagst, du bist nicht Teil einer Konsumgesellschaft, aber dabei bist du das, ja. Und wie wir seit Anita wissen, die Leute, die sich besonders immun gegen sowas fühlen, die sind am schwersten betroffen, ne? Aber ich glaube, das stimmt natürlich nur für Sexisten. Ich habe internalisiert. Ja, also alle Männer. Ja, ne? Genau. Das ist ja schon mal die Hälfte. Die Männer ja auch mal vom Fleisch runter. Ja, also, was mir dazu noch einfällt, ist schon wieder so ein Problem, was man mit Kommunismus lösen kann. Hilft mir, dass ich nicht so viel esse und nicht mehr wegreise und so. Ja, DDR, gibt schon mal keine Bananen mehr und reisen darfst du auch nicht. Ja, und Fleisch ist auch nur eine Bezeichnung für irgendwas sehr Merkwürdiges, was auf deinem Teller liegt. Ja, und die Dinge staatlich extrem verteuern ist ja wie ein Verbot, ne? Guck mal nach Schweden und den Alkohol. Ich würde halt behaupten, dass generell, wenn du den Konsum drosseln möchtest, dass das einfach eine schlechte Idee ist und dass du das technologisch überbrücken kannst. Dass du es technologisch lösen kannst. Das Ding ist, wir brauchen also halt Ersatz. Wir brauchen so Sachen wie Soylent Yellow, Soylent Green oder diese Schabenriegel aus Snowpiercer. Ja? Man kann doch sicher kostengünstig, guck mal, wir hatten doch letztens, dass die Schaben sich so vermehren. Wenn man da jetzt einen Prozess findet, wo man mit ein paar Aromastoffen deren Eiweiße für die unteren Klassen zugänglich macht. Ja, Mars, darüber habe ich doch schon öfters hier Sachen eingereicht und ich glaube, dazu kommt später auch noch was anderes. Genau das ist ja auch der Trend, wo alles hingeht. Und da geht es nicht mal um irgendwelche Sachen wie, wir müssen den Planeten retten und wir müssen bio sein und wir müssen ökologisch sein und wir müssen verzichten, sondern einfach die faktische Lage. Wie können die Waren überhaupt produziert werden und sind die Kapazitäten dafür vorhanden? Darum geht es eher, ja, und nicht um irgendwelches Gutmenschentum. Also natürlich wird das hier so propagiert, das ist klar, aber ich meine, in der Realität geht es um Fakten halt und nicht um solche Wunschgebilde. Ich ging noch zur Schule, aber ich war alt genug, um zu begreifen, was passiert in Leipzig im Oktober 1989. Das Massaker von Peking war noch nicht lange her, da warnte uns unser Lehrer, am Abend in die Innenstadt zu gehen. Dass nicht geschossen wurde, eben keine Panzer rollten, was für ein Glück. Eine Revolution geht auch friedlich, die Ostdeutschen haben das gezeigt. Für mich das schönste Ereignis der deutschen Geschichte. Nach dem Rausch kam der Absturz für Millionen Ostdeutsche, die Arbeit weg, die neuen Eliten kamen aus dem Westen. Betriebe und Biografien wurden eingerissen. Es war ein Fehler, den Westen dem Osten einfach überzustülpen, zu wenig zuzuhören und viel zu selten zu fragen, was können wir von euch lernen? Noch immer ist unser Land viel zu sehr westdeutsch geprägt. Ostdeutsche in Führungspositionen gibt es kaum, Großkonzerne im Osten auch nicht. Das regt mich auf, aber deswegen die AfD wählen, eine Partei, die spaltet und Hass verbreitet, an deren Spitze die Wessis Weidel, Meuthen und Höcke stehen. Die AfD hat keine Konzepte für den Osten, aber nimmt den Mund sehr voll. Dass die AfD die Bundesregierung Politbüro nennt und sich mit den Opfern der Stasi vergleicht, ist meiner Meinung nach eine Frechheit. Ein Schlag ins Gesicht der Mutigen von 1989. Die anderen Parteien haben den Osten zu oft allein gelassen und so der AfD erst das Feld überlassen. Das muss sich ändern. Unser Land muss ostdeutscher werden. Ja, vieles ist noch nicht perfekt und noch immer ungerecht. Das können wir ändern. Wir Ostdeutsche haben jeden Grund, selbstbewusst zu sein. Und dafür brauchen wir nicht die AfD. Aber ich kann gar gehen, Ostdeutsch. Vor allem sind es nicht eigentlich Nachrichten, so Tagesthemen. So, ich keine Ahnung. Naja gut, das waren schon Kommentare, die beiden Beiträge, die wir jetzt gesehen haben. Ne? Kommentare, die Lieblingsspalten, die das wir so gerne haben. Ja gut, das sind halt am wenigsten Gefahr. So kannst du deine Ideologie am einfachsten raushauen. Und ich verstehe den Zusammenhang nicht, den er herstellt zwischen dem abgehängten Osten und dass die Leute deswegen AfD wählen. Das Gefühl habe ich überhaupt nicht. Also ich glaube, das ist eine Konstruktion, die der Herr Hallasch sich selber ausgedacht hat, die aber im Original, also in der Realität nicht wirklich. Ja, ist es nicht so, dass AfD eigentlich mehr gleichmäßig verteilt ist über Deutschland in Sachen Wähler? Nee. Also prozentual schon mehr, aber in Sachen Gesamt von Menschen her ist das eigentlich gleich verteilt. Dachte ich mal. Es gab ja früher das Phänomen, dass gerade in Ostdeutschland einerseits die Politiker eine gewisse Bürgernähe nicht hatten von den etablierten Parteien, weil sehr viele Westpolitiker, die einfach mehr Ahnung vom System hatten, rübergegangen sind, um da dem Regierungsapparat zu helfen und was auch immer. Und dass gerade irgendwelche Aktionen vor Ort, das Dorffest, irgendwas mit der Kirche, irgendwelche Kinderfeste oder sowas, von diesen Parteien einfach regional total vernachlässigt wurden. Und es gab dann eine Zeit lang, da hat die NPD eine Strategie gefahren, um quasi diese Volksfeste auszurichten, um quasi so wieder einen Fuß in die Tür der Bevölkerung zu bekommen. Ich glaube, eher auch diesen Effekt spielt er an. Ich weiß nicht, wie das aktuelle ist, ob die SPD, die CDU und die anderen Parteien, ob die mal ein bisschen sich auf die Hinterbeine gesetzt haben und mal ein bisschen auf die Straße gegangen sind im Osten und auch mal am normalen Leben teilgenommen haben, im Sinne von irgendwelche Feste sponsern, ausrichten, was auch immer. Also ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber ich glaube, darauf spielt er an, wo er meint, der Osten ist allein gelassen worden von den anderen Parteien. Ich will den hier gar nicht verteidigen. Ich meine nur, so hat sich das für mich angehört. Ja, aber sonst haben wir doch immer das Framing hier, die aus dem Osten sind, die Dunkeldeutschen und sonst irgendwas. Also, ja, okay. Fällt mir ja auch nicht. Und ich dachte, dass das mit den Dunkeldeutschen, dass das Medien fabriziert ist. Also. Da habe ich mal einen längeren Artikel drüber gelesen. Müsste ich aber auch einreichen. Ja, erinnere mich schlecht. Gar nicht richtig. Das finde ich da schon ein bisschen zu unseriös, oder? So ein Spruch von Dunkeldeutschen. Liebes ZDF, kann man Rechtsfragen zu Streiks einem Juristen stellen? Dann bekommt man sachlich richtige Antworten. Oder man befragt einen Streikforscher. Dann stimmen halt weder der Inhalt noch die verwendeten Begriffe. Liebes ZDF, ist das der von Ihnen interviewte Streikforscher? Jörg Nowak, geboren 1973, ist Postdoc-Fellow an der Universität Kassel, Promotion zur marxistischen und feministischer Staatstheorie. Arbeitsschwerpunkte Staatstheorie, Streiks in den BRICS-Staaten, Louis Althusser, Postkolonialismus und Marxismus. Veröffentlichte unter anderem Geschlechterpolitik und Klassenherrschaft, Münster 2009 und als Mitherausgeber Philosophieren unter anderem. Ich fand das einfach nur klasse. Schon geil, ja. Darf man schon Kulturmarxismus schreien? Ja, darf man. Bereiche sind, ne? Kulturmarxismus! Halt gerade auch Louis Althusser, also wo ich einfach nur einen Kopf schütteln kann. So. Keine Ahnung, wenn du im Kalten Krieg komplett stalinistisch noch warst, Mao abgefeiert hast, ich keine Ahnung. Man hat da so einfach ein Geschmäckle, sage ich jetzt mal. Aber, das ist doch echt krass ironisch, weißt du? Du bist Teil von der Ideologie, wo du sagst, okay, die Gesellschaft beeinflusst alles Mögliche, weißt du, wenn wir die Gesellschaft verändern, dann können wir alle Probleme halt irgendwo lösen, ja. Aber gleichzeitig realisierst du nicht, dass du deine eigene Ideologie, die eigentlich komplett überholt ist, einfach nur ändern bräuchtest, dich einfach da rausbewegen, sagen, nö, das ist irgendwo Quatsch, was ich da denke, nö. Weißt du? Das ist so Quatsch, Alter, das ist so dämlich, Mann. Warum? Eine kurze Frage nach dem Kontext. Um welchen Streik ging es hier denn und was waren denn die konkreten Thesen, die der Herr hier geäußert hat, die so kontrovers waren? Es ging um den Klimastreik, den hier Jockel Winterscheid oder wie der heißt, da gefordert hat. Der hat ja auf irgendeiner Veranstaltung in Dortmund gesprochen vor den Fridays for Future Leuten und hat da gesagt, man müsste halt mit allen Leuten streiken, mit euren Eltern, mit allen, dass alle in Deutschland mal einen Tag nicht arbeiten, damit die Luft besser wird. Ja, und das, was er dazu geschrieben hat, war, wenn man das nur eine Stunde macht oder so, dann wird es nicht als illegal irgendwie geframed oder so. Also irgend so ein Ach so, war das dieser Streikaufruf in der Mittagspause? War das das? Weiß ich nicht. Also es gibt, der Winterscheid hat halt irgendwie gesagt, die Leute sollen streiken. Und es hat halt viele Stimmen gegeben, die dann gesagt haben, das ist in Deutschland halt nicht wirklich erlaubt, so ein politischer Streik. Natürlich kann man darüber auch geteilter Meinung sein, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber die Rechtslage ist, dass das halt nur im Arbeitskampf verwendet werden darf, nicht im politischen. Es gab aber mal einen 10-minütigen Streik gegen den NATO-Doppelbeschluss, da ging es um die Stationierung von Mittelstreckenraketen in Europa in den 80ern. Da wurden 10 Minuten gestreikt, symbolisch, und das wurde halt nicht verfolgt. Jetzt müsste man gucken. Also es könnte durchaus danach halt juristische Auseinandersetzungen geben, falls solch ein Streik zustande kommen würde. Und dann müssten die Gerichte halt klären, inwieweit da eine Verhältnismäßigkeit da ist oder das ein illegaler Streik war. Tja, und wenn alle gleichzeitig hüpfen würden, dann können wir die Erdrotation verlangsamen. Vielleicht ist das ja auch gut fürs Klima. Hüpfen fürs Klima. Wer nicht hüpft, der kommt ins Gulag. Hey, hey, hier ist eine Rezession von der Geschlechterpolitik und Klassenherrschaft, eine Integration marxistischer und feministischer Staatstheorie. Und ich habe das nur als Platzhalter genommen, weil ich war mir nicht sicher, ob man die PDF verlinken darf. Und in dem Büchlein gibt es halt so interessante Dinge wie feministischer Sozialkonstruktivismus, Doing Gender, hierarchietheoretische Ansätze, Kritiken am Sozialkonstruktivismus. Also das ist genau dieser soziolinguistische Konstruktivismus, den ich immer anführe, der Teil vom Kulturmarxismus ist, also der sozusagen der theoretische Unterbau ist. Und hier geht man halt komplett offen drauf ein, redet Staat und Hegemonie und Ideologie, Repression und Reproduktion, ideologische Staatsapparate, Althusser und der Eurokommunismus. Also es ist halt echt, es ist heftig. Kritische Männerforschung, poststrukturalistische Staatstheorie, Welfare State Debate 2, Staat, Markt, Familie. Es ist wie eine Karikatur. Also, aber ich werde mir das Buch auf jeden Fall durchlesen und euch dann im Detail Bericht erstatten. Weißt du, du gibst Leuten die Möglichkeit, sich so zu entfalten, wie sie es für nötig erachten. Und dann entwickeln sie sich so. Und dann fragst du dich so, schon wieder, erneut. Wenn ich da oben Quo Vadis Sozialdemokratie lese, habe ich irgendwie Hubertus Heil mit einer Harfe vor Augen. Unten brennt alles. Geht das noch jemandem so? Nee? Schon. Ein bisschen. Ein kleines Stückchen, nicht zu viel, sonst könnte man Revolution nicht anführen. Dark Age America, Climate Change, Cultural Collapse and the Hard Future ahead. Wenn ihr eine Black Pill lesen wollt, das ist eine sehr deliziöse Black Pill. Also mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen, weil es halt einfach kompletten zivilisatorischen Kollaps malt, ohne ganz so klimahysterisch zu sein, aber geht halt auf Peak Oil und Peak Uran und Peak alles Mögliche ein. Moment mal, Abel, ich lese hier unten, dass er Erzdruide, der große Erzdruide der antiken Order der Druiden in Amerika ist. Ja. Also es ist ein bisschen, ja, ist nicht ganz so seriös, aber ich mag ihn. Also mir hat das Buch sehr gut gefallen. Also, und er hat einen langen Bart. Ich meine, der Grund, warum ich mir das geholt habe, jemand hat mir den empfohlen und dann habe ich gesehen, wie lang der Bart von dem Innes ist und dann dachte ich mir, bei der Länge des Bartes muss das Buch gut sein. Ja, aber als großer Erzdruide musst du doch so einen Bart haben. Frag doch mal Miraculix. Ja, und wie gesagt, ist eine super Black Pill. Also mal einen zivilisatorischen Kollaps an die Wand, der in den nächsten 5 Jahrzehnten entstehen soll. 5 Jahrzehnte bis 5 Jahrhunderte. Also, ja. Aber es ist halt dieses generelle Peak, tralala. Also, ja. Kennt man ja schon. Ach, das ist der Artikel über Aras Bacho, ne? Kommen wir zu den Spezialisten vom Tagesschau-Faktenfinder. So, es ist ja immer wieder eine Freude, mit Profis zu arbeiten. Und dieser Artikel ist, der strotzt nur so von journalistischer Kompetenz. Ich sage nur kurz 2 Sachen zum Stil und dann geht es zum Inhalt. Hier wird quasi ein Nachweis geführt, in Anführungszeichen. Allerdings wird immer alles im Konjunktiv formuliert. Ne? Höchstwahrscheinlich, dem Anschein nach, offenkundig und solche Sachen. Obwohl der Fall an sich total klar ist. So, ja. Aber trotzdem wird hier dauernd so offenkundig, dem Anschein nach, bla bla bla. Die haben sich hier, also ich interpretiere das einfach mal so, die haben auf die schreiben das auch, die Webseite hat kein Impressum und die haben dann einfach ihre Recherche gestoppt. Ja, ich hätte mir hier beim Tagesschau-Faktenfinder ganz gerne gewünscht, wenn hier ein Beispiel rausgezerrt wird, an den Pranger gestellt wird für unter falscher Flagge Desinformation, sonst was, dass die dann so ein bisschen Recherche gemacht haben, hier, wer macht denn das überhaupt? So, aber die Mühe haben sie sich nicht gemacht, sondern sie beschreiben es nur. So viel zum Stil. Hier wird im Endeffekt das Phänomen beschrieben, dass es Accounts gibt, die einerseits politische Agitation dienen, oder manche Leute sehen die einfach nur als Satire-Accounts. Wenn du ein bisschen runterscrollst, da sehen wir zwei Beispiele von Sachen, die hier moniert werden. Hier geht es einerseits um einen Account von Davut Nabil, in Anführungszeichen. Ja, also wie gesagt, hier wurde nicht nachrecherchiert, wer ist das, sondern hier wird einfach gesagt, ja, wir können nur mutmaßen, dass es Satire ist, weil hinter dem Bild des jungen Mannes ist der Schriftzug Klaas Relotius Journalistenpreis zu erkennen, eine Erfindung des AfD-nahen Deutschland-Kuriers. Ja, gut. In dem Tweet, der hier abgesetzt wurde, da wurde im Endeffekt gesagt, ja, ich komme gerade aus dem Urlaub in Syrien wieder, tut gut, den Kopf frei zu bekommen. Es waren schöne Tage, jetzt wieder hier, um gegen Hass und Hetze der NOAfD zu kämpfen. So, wo ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist einfach eine Parodie auf den Stil, den irgendwelche anderen Leute ganz unironisch auf Twitter total propagieren und der auch gefeiert wird von gewissen politischen Akteuren. Aber hier wird das halt so dargestellt, dass es halt absichtlich gemacht ist, um quasi nur rechte Leute zu mehr Hass zu triggern. Okay, es kann ja sein. Vielleicht schätze ich das total falsch ein. Ich sehe es eher als Satire. Und hier kommen wir zum nächsten, und zwar das ist die ZGI, Zusammen gegen Intoleranz-Initiative. Das ist auch eine ziemlich offensichtliche Satire-Angelegenheit, Persiflage, Parodie, was auch immer. Ja, wir sehen hier eingeblendet ein Plakat von denen. Da wird auf der einen Seite wird der optische Plakatstil von der AfD genutzt, um auf der anderen Seite irgendwelche übertriebenen progressiven Talking Points halt darzustellen. Ne? Anhängerinnen mit dem Gendersternchen der Grünen fliegen am häufigsten, Klimahasser der AfD am seltensten. Jetzt klare Kante gegen die AfD zeigen und die Welt bereisen. Ja, also ich meine, das ist ziemlich offensichtliche. Ja, aber das wird hier halt todesernst als False Flag und sonst irgendwas dargestellt. Ja, komm, aber ZGI ist so over the top, das erkennt ja, doch jeder. Es ist so offensichtlich, ja. Wenn das hier so gesehen wird als politischer Akteur, dann nochmal, hätten die sich die Mühe machen müssen zu recherchieren, wer steckt denn dahinter, und das haben sie nicht gemacht. Und zumal dieser David Nabil oder wie der heißt, Davut Nabil, ist ja ein kleiner Fisch. Warum machen sie das nicht mit jemandem wie Aras Bacho, der denselben Scheiß twittert, aber offensichtlicher stimmt die Legende ja, dass er Syrer ist. Sonst hätte er ja wohl auch nicht bei diversen Medienhäusern irgendwie geschrieben und so weiter und so fort. Ja. Ich finde es bedenklich, dass man sich da jetzt so einen kleinen rausfischt praktisch und den da öffentlich vorführt, und es gibt gleichzeitig aber jemand mit viel größerem Einfluss und viel mehr Reichweite, den geht man lieber nicht ans Fell. Ja, aber da sind wahrscheinlich mehr Details bekannt und da hätten die etwas mehr ins Detail gehen müssen. Wie gesagt, die belassen es hier einfach dabei, ja, das ist wahrscheinlich so und das wirkt so und man kann davon ausgehen, dass. Ne? Tolle Recherchetiefe. Ne? Der Tagesschau-Faktenfinder. Meine Güte. Also erstens, es ist ja kein neues Phänomen. Zweitens, in diesem Fall ist es absolut offensichtlich, für jeden normalen Internetnutzer. Vielleicht gibt es wirklich Leute, die sehr normimäßig drauf sind und die das nicht nachvollziehen können, aber ja, was soll man machen? Da hilft nur ein Medienkompetenztraining oder was auch immer. Was soll man da machen? Und dann ist es ja nicht so ein neues Phänomen. Ich habe hier mal einen Artikel aus dem Jahr 2011 rausgekramt vom Guardian. So, und zwar geht es hier im Endeffekt um das US-amerikanische Techno-Expert-Programm vom State Department, ja, was im Jahr 2010 oder 2009 eingeführt wurde. Und es geht im Endeffekt darum, dass hier Tools und militärische Psychological Warfare-Abteilungen gegründet wurden, um quasi mit Accounts im Internet, mit Sock-Puppet-Accounts im Internet politische Propaganda oder sonstige Propaganda zu betreiben. So, das ist im Jahr 2011 gewesen. Seitdem haben sich die Rahmenbedingungen etwas verändert. Hier in dem Artikel, den einfach mal als Leseempfehlung, da stehen sehr viele Sachen drin. Die einzige Einschränkung, die hier in dem Artikel gemacht werden, ist, dass es hauptsächlich nicht englischsprachige Social-Media-Interaktionen betreffen würde. Das hat sich mit dem Repealment vom Smith-Mann-Act geändert. Mittlerweile sind diese Techno-Expert vom US State Department weltweit tätig in allen Sprachen. Das hat sich geändert, ansonsten ist die Faktenlage hier noch relativ aktuell drin geschildert. Und so wird das heute nicht mehr ausgesprochen. Also im Endeffekt, Da geht es nicht nur um Terrorismus, sondern es geht auch um politische Aktionen auf Staatenebene. Wir hören dauernd von irgendwelchen russischen Hackern, die irgendwas beeinflussen würden. Selbstverständlich gibt es das. Russland hat irgendwelche Armeeeinheiten, die das machen. Aber das, was an Beispielen immer geliefert wird, sind immer nur irgendwelche privaten Marketingfirmen, die die Werbung schalten. Und ja, das lässt sich halt immer an diesen zweifeln mit den Sock Puppets Accounts. Und das Beispiel vorhin hatten wir ja auch hier aus Deutschland. Das ist so eine offensichtliche Satire-Sache und das wird jetzt hier dargestellt als großer politischer Akteur. Ich will zurück in die Zeit, in der Techno-Experten noch Maruscha oder Dr. Motte hießen. Mimetic Warfare is real. Ja. Die YouTubers Union, ja, der Jörg Sprave ist ja ein im internationalen YouTube-Umfeld recht bekannter deutscher YouTuber, der macht so Sachen, der baut sich selber Armbrüste und irgendwelche anderen Waffen und macht andere handwerklichen Sachen. Und ja, der hat im Endeffekt eine YouTubers Union gegründet, wohl schon letztes Jahr, aber ist jetzt in Medias Res gegangen und hat sich mit der IG Metall quasi verbandelt. Ich und bin das erste dabei. Kann jetzt im Endeffekt auf die Ressourcen von denen zurückgreifen in seinen Arbeitskampfmaßnahmen. Das wird wohl bald kommen. Du hast die Erklärung hier. Ich will nur kurz die Talking Points kurz auflisten, weil die hier nochmal stehen. Also was er im Endeffekt möchte, ist, er möchte, dass Demonetarisierung gar nicht mehr erfolgen kann, dass wenn Leute gesperrt werden, dass sie auch einen menschlichen Ansprechpartner haben, keine Bots mehr und dass es eine neue Verteilung des Schlüssels gibt, wie die Werbeerlöse verteilt werden. Nicht so. Das sind halt die Hauptforderungen. Einerseits ist es ein bisschen es ist teilweise schon so ein bisschen Gewerkschaftsdenke hier mit der Verteilung. Ja, wie ist das? Das soll nicht nach Aufrufzeit, sondern mehr nach Länge, wie es angeguckt wird, verteilt werden und so. Also es ist nicht alles total aus der Luft gegriffen. Und wie gesagt, diese Kooperation mit IG Metall lässt das Ganze jetzt doch seriöser erscheinen. Am Anfang dachte man ja, es ist vielleicht einfach nur ein Joke. Ja, für einen Joke habe ich das nie gehalten, aber die Möglichkeiten natürlich mit der IG Metall viel größer. Und zwar ging es doch, glaube ich, darum, dass sie eventuell eine Klage anstrengen wollten. Über, keine Ahnung, 50 Billionen oder Milliarden oder so. So kommt da vielleicht noch was in der Beziehung, dass die IG Metall da auch rechtlich unter den Arm greift. Das könnte ich mir doch ganz interessant vorstellen, wenn da noch was passiert. Gerade der juristische Support wird sehr wertvoll sein. Alleine da die Ressourcen zu haben, immer auf so ein Netzwerk zurückgreifen zu können, dass das alleine ist, nicht zu unterschätzen. Okay, Facebook is already working towards Germany's end-to-end encryption backdoor vision. Das ist auch ein etwas älterer Artikel. Nicht allzu alt, aber ein paar Monate alt. Und hier geht es geht im Endeffekt um die ganze Thematik der End-to-End-Verschlüsselung bei WhatsApp, bei Telegram und solchen Apps, ja, und konkret ist es so. Und da ist er weg. Ups. DC. Diesmal war es nicht ich, okay, also ich habe damit nichts zu tun, ja. So. Warten wir mal ab, ob er wiederkommt. Ja, derzeit weitermachen, oder? Wer nicht hüpft, der kommt ins Gulag. Hey, da ist er wieder. Hey. Sorry, ich bin gerade irgendwie rausgeflogen, warum auch immer. Ja, aber ich bin nicht super, dass du rausgeflogen bist, dann mach weiter. Ja, also es geht um WhatsApp und die End-to-End-Verschlüsselung und die ist ja den Geheimdiensten und den Strafverfolgungsbehörden ein Dorn im Auge, weil die nicht knacken können. Und ganz konkret geht es darum, dass vor allem in Deutschland sehr starke Forderungen an Facebook und Facebook ist ja Muttergesellschaft von WhatsApp beispielsweise, gerichtet wurden, dass man da halt eingreifen müsste. Ja, also das ist in dem ersten Artikel mit den ganzen Sachen etwas beschrieben. Und ganz konkret ist es jetzt so, dass es einen konkreten Vorschlag gibt, wie man das lesen kann. Den sieht man jetzt im nächsten Artikel. Ja, also hier sind noch ein paar interessante zusätzliche Informationen da drin, aber so wichtig ist das nicht. Der größte Punkt ist, dass man die Verschlüsselung umgehen will, ohne sie zu knacken. Und da gibt es einen Weg für, der nennt sich Client-Side-Context. Und zwar wird quasi auf dem Client, das ist die Software auf eurem Handy oder auf dem Computer und nicht die App selber oder beziehungsweise es wird der App selber noch vorgeschaltet. Ja, und da hat man quasi einen Filter drin, eine Whitelist, ja, wenn ihr beispielsweise anfangt, wenn ihr einen Link einfügt, ja, und dieser Link, der ist auf irgendeiner Webseite so, oh Gott, das ist Fake News, ja, dann kriegt ihr so ein kleines Pop-up, das anzeigt so, ey, willst du das wirklich posten? Weil hier die Fact-Checker von Facebook haben rausgefunden, das ist Fake News. Ein Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre, dass man halt auch in Konversationen, wo solche Sachen gepostet wurden, dann immer diese, dass man quasi eine Spoilerwarnung bekommt. Man sieht nicht den Inhalt des Textes, sondern man sieht, wenn du das wirklich lesen willst, solltest du dir vorher bewusst sein, dass hier Snopes oder sonst irgendwer gesagt hat, dass es Fake News ist. Mhm. Ja, also da sieht man schon direkt ein großes Problem. Und zwar gibt es ja ein System, was Facebook jetzt schon etabliert hat. Das heißt, wie heißt das doch nochmal gleich? International Fact-Checking Network, ja, das ist, sind halt verschiedene Unternehmen, unter anderem ist Snopes dabei und wahrscheinlich für den deutschen Raum auch so Leute wie der ARD-Faktenfinder oder, wie heißt die nochmal? Korrektiv. Genau, Korrektiv. Solche Leute, die entscheiden dann, ist eine Nachrichtenmeldung gut oder nicht, am besten in Echtzeit. Die Updates werden eingespielt im Hintergrund, wie halt irgendwelche Updates für beispielsweise den Adblocker, ja, oder Malware-Site-Listen, die Browser im Hintergrund immer updaten, ja, um da Warnungen zu geben, ja. Und in diesem Vorschlag wird weiterhin halt gesagt, dass man sich auf jeden Fall konkret eher doch auf den ausländischen Sektor beschränken soll, den nicht englischsprachigen Raum, weil halt gerade in Indien und anderen Ländern halt die Phänomene noch ein bisschen krasser sind. Da geht es halt wirklich um irgendwelche Gerüchte. Jetzt wurde doch wissenschaftlich herausgefunden, dass Albinos für Ebola verantwortlich sind oder irgendwie sowas. Ja, das hört sich jetzt dämlich an, aber solche Sachen werden da teilweise ernst genommen. Oder in Afrika. Also nochmal, dieses Paper hier, das zeigt die Methodik. Es geht noch nicht um den konkreten Fall. Das ist jetzt vom Januar. Ja, aber konkret ist es jetzt so, dass Facebook quasi die Methodik, die hier gezeigt wird, diesen Client-Side-Kontext einführen will für WhatsApp, aber nicht so, wie es hier beschrieben wird. Weil hier sind zum Beispiel Core Principles beschrieben wie No Censorship. Every message sent should be received. Ja, oder no spying, unencrypted message content should never leave the user's device without explicit user content. So, das steht in dem Vorschlag drin, weil natürlich klar ist, dass das extrem ausgenutzt werden kann. Und nochmal, es geht wirklich um Fälle, wo Menschen sterben, weil sich Gerüchte verbreiten über Social Media in Indien oder sonst was. So, was Facebook jetzt machen will, ist, die wollen quasi dieses Client-Side-Context-Ding einfügen. Das steht im anderen Artikel, den habe ich jetzt nicht eingereicht, weil dann wären es drei zum gleichen Thema gewesen. Aber was sie jetzt machen wollen, erstmal, du tippst es ein und dann kriegst du direkt das Pop-up, bevor du es schickst. Bestimmte Sachen kannst du gar nicht mehr schicken. Die Leute in den Gruppenchats, die sehen die Sachen nicht oder die sehen das mit der Spoilerwarnung. Und dann ist sogar auch geplant, dass quasi... Also du tippst die Sache ein und kannst sie nicht zu Ende tippen. Beziehungsweise du kannst sie eintippen, aber dann kannst du sie nicht wegschicken, weil halt gesagt wird, ja, sorry, aber da ist was drin. Hier, Snopes hat gesagt, das darfst du nicht schicken, deswegen darfst du das nicht schicken. Ja, so, das will Facebook jetzt implementieren und will damit den ganzen Regularien, die unter anderem aus Deutschland angestoßen wurden, quasi direkt zwei Schritte zuvorkommen. Ja, da müssen wir uns ja darauf einstellen, dass das bald passieren wird. Ja, so. Das ist von denen beschlossen, das wollen die jetzt durchziehen. Vorkontrolle. Ja, und ich habe jetzt gezeigt, wo kommt das Ganze her, was ist der Vorschlag gewesen und wie wurde der Vorschlag verändert und was wird jetzt im Endeffekt passieren. Ja, und deswegen drückt mich das sehr, sehr traurig. Weil es natürlich immer wieder mit allen Sachen, die ich jetzt auch geschildert habe, immer wieder gerechtfertigt werden kann. Kommen wir zum Frauenfußball. Ein einseits beliebtes Thema. Wer redet nicht gerne über Frauenfußball? Wer nicht? Frauen. Ja, also Frauenfußball. Yay! Ja, und es ist ja im Endeffekt so, dass verschiedene Leute jetzt ins Gespräch gebracht haben, dass halt die amerikanische Fußballliga verklagt werden sollte, weil sie Frauen weniger bezahlt als Männern. Ich meine, warum männliche Fußballer mehr Geld verdienen als weibliche Fußballer, kann man sich denken mit gesundem Menschenverstand, aber das passt halt nicht in die intersektionale Ideologie. Daher musste sich jetzt der amerikanische Fußballverband rechtfertigen. Und tatsächlich ist es so, dass rein von den Geldern, die der amerikanische Fußballverband an die Sportler zahlt, die Frauen mehr bekommen. Die Frauen bekommen 34,1 Millionen in Salaries und die Männer bekommen 26,4 Millionen US-Dollar in Salaries. So, was kommt da jetzt noch dazu? So, erstmal, was wird da überhaupt bezahlt? Was bezahlt wird, ist einerseits die Teilnahme an den nationalen Ligen, an den internationalen Spielen, die Vorbereitungszeit, die Trainings, also wenn man ins Trainingslager geht, bekommt man Geld und so weiter und so fort. Und bei den Frauen wird die Amateurliga auch noch mit Geld bezuschusst und bei den Männern nicht. So, bei den Männern ist es nämlich so, bei den Frauen ist es so, dass die in der Form bezuschusst wird, wie die Männer auch, nur der Unterschied ist, die bekommen 100.000 US-Dollar jährlich Festgehalt und die Männer, die bekommen nur 35.000 US-Dollar Festgehalt, aber haben dazu die Möglichkeit, Boni zu bekommen und die Preisgelder bei den internationalen Turnieren sind höher als bei den Frauen. Aber da hat die amerikanische Fußballliga nichts mit zu tun. So, fand ich einfach nur interessant, einfach nur mal diese ganze Debatte. Ich kenne mich ja mit Sport überhaupt gar nicht aus und deswegen fand ich es auch für mich interessant, mal zu gucken, wie die Leute überhaupt bezahlt werden. Also nochmal, die Amateure kriegen ein Festgehalt, damit die Liga überhaupt am Laufen bleibt und die Frauen bekommen dreimal so viel und die Männer kriegen zwar mehr, aber als Erfolgsboni quasi. So, das heißt, viele Männer bekommen nichts, weil sie halt nicht gewinnen. Darüber redet mal wieder keiner. Also ich kenne mich ja kaum im Islam aus, hat mich trotzdem interessiert, wie das Islamische Zentrum München sich das vorstellt, wenn eine Ehe mal in raues Wasser gerät, also mal Schwierigkeiten auftauchen, wenn die Partnerin widerspenstig ist. Dafür gab es Tipps von dem IZM und demnach gibt es drei Schritte. Erstens die Ermahnung, zweitens die Trennung im Ehebett und drittens Schlagen. Ja, okay. Und das steht schon seit 15 Jahren auf der Webseite dieser Münchner Gemeinde online. Zur Einordnung heißt es aber, dass das Schlagen eher einen symbolischen Charakter habe. Ist schön, ne? Also die Ohrfeige ist nur symbolisch. Ich würde liebend gerne so richtig eine reinhauen, aber nimm wenigstens diese Schelle. Also in Russland ist das so ein kulturell wegerklärtes Ding, wo es heißt, weißt du was? So, wenn er dich schlägt, dann liebt er dich. So, und ja. Das ist eine Sache, die halt Frauen anderen Frauen sagen und die sich sie sich selbst sagen und die Kerle den Frauen sagen. Und ja. Deswegen leben wir ja auch hier und nicht in Russland. Ja, ne? Oder Moment, ist das nicht in Russland? Was? Moment, nein, das ist in München. Ich dachte, der Deutschland muss östlicher werden. Was ist da los? Hallo? Ja, aber dieses ICM. Dieses IZM. Islamische Zentrum München, das ist jetzt nicht sowas wie das ZGI, ja? Nicht, dass wir hier einem Hoax auf den Leim gehen, ne? Ich hole gleich das KGB, ja? Wenn das sehr schön. Ich hab's immer gewusst. Was war denn ZGI nochmal? Das Zentrum für gesellschaftliche Zusammenarbeit, eine Troll-Account. Geführt von Marian Hartwigsen. Darüber haben wir auch noch nicht gesprochen, dass der Autor Marian Hartwigsen ja, heißt. Herr Hartwigsen, ja, der ist studierter Gender-Therapeut oder irgendwie sowas. Ja, und Veganer. Stimmt, so, ja. Und was ist jetzt in den Niederlanden schon wieder los? Ja, die Holländer haben es auch versucht, die Burka zu verbieten, das Burka-Verbot durchzusetzen. Das klappt so leidlich. Also, die Bevölkerung wehrt sich so ein bisschen schon mal dagegen. Die Bürgermeisterin von Amsterdam hat auch gesagt, so wichtig ist mir das alles nicht. Also sie kriegen das offensichtlich nicht so richtig durchgesetzt und auch die Polizei hat gesagt, für sowas machen wir keinen großen Aufriss. Eigentlich ist die Burka nur verboten in Ämtern und solchen Einrichtungen eben, zum Beispiel bei der Polizei. Und da hat die Polizei dann auch gesagt, ja, da können die Frauen ja auch von zu Hause ihre Anzeigen jetzt schreiben, wenn sie nicht mehr auf die Wache kommen dürfen und so. Also sie polemisieren richtig gehend dagegen, ne? Und ich hatte ja auch schon mal, glaube ich, gesagt, dass es einfach nicht durchsetzbar ist, sowas, beziehungsweise dass es auch ziemlich schwer wird, das durchzusetzen, den Leuten auf der Straße zu sagen, sie sollen sich ausziehen. Andererseits gibt es hier eine Geldstrafe, wird hier angedroht, die könnte man natürlich den Leuten schon aus Auge drücken. Ne? Das würde schon im Prinzip möglich sein, das durchzusetzen. Ja, das Übliche, die Befürchtung ist, dass die Frauen dann mehr zu Hause bleiben Aber die Erfahrung aus anderen Ländern zeigt, dass dem dann nicht unbedingt so ist, sondern dass sie das eine Weile machen, um ja so aus Protest oder so, aber irgendwann dann doch auch ohne Burka eben rausgehen. Ich bin nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, aber ich glaube, es ist schwer durchsetzbar, einfach sowas. Ne? Das ist ein Rumdoktern an Symptomen. Ja, ja, genau. Und nicht wirklich, also wenn man halt so eine steinzeitliche Moralvorstellung zulässt, dann muss man mit den Folgen halt leben. Ja, ja, eben. Arbeit, man so hat sich dann auch geäußert und meinte, dass er das eigentlich richtig findet, das zu verbieten. Da habe ich mich ein bisschen gewundert. Was ist denn das, Alter? Taz. Und dann sehe ich da rechts in der rechten Hälfte der Webseite Kolumne von Hengame Yagobifara. Das ist mal wieder so weit. Yagobifara, ist wieder da. Weil es war mal wieder so ein Punkt, ich lese das ja wirklich kaum noch, aber dann habe ich halt, wow, nicht alle Väter sind Hunde gesehen und dachte mir, das ist ja schon mal eine schöne Sache. Es geht um eine Aktion der Emma, die nach sogenannten Vätertöchtern gesucht hat für eine Reportage. Vätertöchter, damit meinen die so halt Mädels, die ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater hatten und die von ihrem ihrem Vater halt was mitgenommen haben, im Gegensatz zu dem, was die arme Hengame vielleicht erlebt hat oder was halt in der Weltsicht der intersektionalen Feministin jede Tochter erlebt, nämlich, dass der Mann sie abwertet und zurückstellt, bla bla bla, irgendein Scheiß. Und da waren so ein paar Sachen drin, die ich wieder mal nah an der Volksverhetzung fand. Es gibt nicht viele Orte auf der Welt, an denen der sogenannte alte weiße Mann ein Imageproblem hat. Diese Orte sind etwa feministische Kneipenabende oder Podiumsdiskussionen in marginalen Kunstgalerien. Orte, die in kleinen Kosmen von Bedeutung sind, sich gesamtgesellschaftlich jedoch nicht auf die Karriere und den Status alter weißer Männer auswirken. Darf ich mal kurz unterbrechen? Eine marginale Kunstgalerie zeichnet sich natürlich daraus aus, dass sie sich nur marginal mit Kunst beschäftigt. Danke. Nee, die haben dann wahrscheinlich die Fettecke von Beuster. Ach, verdammt. Diese Männer mögen in solchen Kontexten den Ruf des, in Klammern, potenziellen Ausbeuters, Schlägers oder Vergewaltigers haben, doch sie werden weder materiell enteignet noch von anderen Machtpositionen gestoßen. Material enteignet. Läuft. Ich weiß, denken wir uns doch einfach mal, sie hätte über junge schwarze Männer geschrieben. Diese Männer mögen in solchen Kontexten den Ruf des Potenziellen und so weiter und so fort, Messerstecher hast du nicht gesehen haben, doch sie werden weder materiell enteignet noch von anderen Machtpositionen gestoßen, weil die ja keine Macht haben, ne? Ist es, und deswegen können die ja gar nicht anders. Das ist so, das, wie gesagt, das ist für mich sehr nah an Volksverhetzung. Alte weiße Männer ist eine sehr pointierte Gruppe. Sie hat sie halt oben sogenannte alte weiße Männer genannt, deswegen hat sie wahrscheinlich das Schlupfloch gefunden. Aber trotzdem, also zu sagen, dass alle weißen alten Männer potenzielle Ausbeuter, Schläger und Vergewaltiger sind, die man dafür für ihre potenziellen Fähigkeiten irgendwie enteignen soll. Geht's noch? Das Problem ist ein ganz anderes, okay? Also das, was du sagst, stimmt schon, aber ideologisch gesehen gibt es halt eben diesen Progressive Stack. Weißt du, das ist wie so verschiedene Stufen von Privilegien, ja? Und die Aufgabe von diesen alten weißen Männern und das, was ja auch so verteufelt wird, ist, dass die ja nicht den anderen mehr unterdrückten Gruppen helfen. Und wenn sie ihnen helfen, ja, dann kriegen sie weniger Privilegien ab. Das Ding ist... Kann man durchwinken, sowas. Das, das Ding ist, sie steht als nächstes auf der Liste, okay? So, sie ist eine Frau. Aber sie ist doch eine POC. Ja, aber sie hat eigentlich nur dadurch, dass sie sich so identifiziert, einfach nur ein bisschen mehr Atemraum halt jetzt gerade, weil es mehrere Gruppen gibt, die mehr privilegiert in ihrer Ideologie sind als sie. Ja? Das bedeutet aber nicht, dass diese Leute nicht ihre Privilegien abgeben sollen, was im Endeffekt ihre Opferrolle dann zur Täterrolle wandeln würde. Also das ist das Problem hier. Was denn, selbst nicht. Was den weißen Männern bleibt, ist ein Knacks im Ego und ein schlechtes Gewissen, mit dem vielleicht die Unbeschwertheit ihres Lebens etwas getrübt wird. Doch die vielen sozialen Vorteile sollten als Kompensation dafür ausreichen. Hier bitte das JPEG von dem Mann auf der Parkbank einblenden. Immerhin wird niemand müde zu betonen, dass nicht jede Person, die weiß, männlich und alt ist, per se schlecht ist, sondern dass es eher um die Strukturen als um Individuen geht. Wo stünden diese Männer heute ohne weiße Frauen, die sich mit ihnen solidarisieren und sie für Selbstverständlichkeiten wie kein Ausbeuter, Schläger oder Vergewaltiger zu sein abfeiern? Männer, die keine Frauen unterbrechen, Engel. Männer, die mal den Abwasch machen, halbe Revoluzzer. Väter, die ihre Kinder nicht vernachlässigen. Nicht alle Helden tragen Umhänge. Ja? Was kommt als nächstes? Preise für Ehemänner, die ihre Frauen nicht schlagen. Gedenkstatuen für Arbeitgeber, die noch nie ihre Angestellten sexuell belästigt und das Abhängigkeitsverhältnis missbraucht haben. Vielleicht noch eingetragene Feiertage für weiße Leute, die noch nie auf Geflüchtete geschossen haben. Das ist typische Wochenendspaß von Weißen. Gott, ey. Diesen Schaum Kultur, vor dem Mund, ey. Das ist unsere Kultur. Das Ironische ist, dass sie ja so sehr poststrukturalistisches Zeug schreibt, aber dann gleichzeitig argumentiert über ja, System, Struktur. Das ist ziemlich lustig. Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden, warum man in ihrem Fach alles auf Struktur abwälzen darf, aber die Männer dürfen das nicht. Wahrscheinlich, weil sie einfach schlechte, böse Zuhälter, Schläger, Vergewaltiger, irgendwas sind. Taz, warum veröffentlichst du sowas zum Abschluss? Ja, wer lässt das noch durch sowas? Das ist doch schon grenzwertig. Ich finde es gut, weil Hengame kämpft für Meinungsfreiheit. Mhm. Weil wir gesellschaftlich halt so einen Müll da stehen lassen. Das Problem ist, dass wir nicht jeden Müll stehen lassen. Das Problem ist, dass wir nicht über jeden Müll einfach frei herziehen und damit durchkommen können. So. I think the woman should take a hard and critical look at extreme feminist wing of the movement. Parts of it have become the worst enemy of women's liberation. I think women should fight for full economic, political, and sexual equality with men, and that they should take action against anti-woman bigotry. There is a time to demonstrate, to picket a march. There is a time to raise hell, but prudery, intolerance, and censorship have no place in any progressive movement. Von 1976, Dangerous Trends in Feminism, was eine Zuschauereinsendung ist und da hat sich nicht viel geändert von damals zu heute, sage ich jetzt mal so. Also lest euch das mal, ist ein bisschen längerer Text, lest euch das in Ruhe durch. Ich fand es ganz interessant sozusagen zu sehen, wie die feministische Bewegung in den 70er Jahren drauf war. Also ja, der Unterschied ist nur, dass heute einiges von dem, was damals befürchtet wurde, umgesetzt ist, ne? Ja, genau. Also, was schon irgendwie schickig ist. Also, ja. So, das, was damals sozusagen eine negative Randerscheinung war, ist jetzt Mainstream im Feminismus. Also, was halt, ich fand den Artikel heftig. Also, einfach von der Zeit her. Ja. Jetzt ja, ich glaube, das haben ja viele Leute eingereicht wahrscheinlich. Da haben sich viele Gedanken drüber gemacht. Mit Fakten gegen den Hass, sagt NoHateSpeech.de, das hat unser Kommentar Gold verdient. Nach dem gewaltsamen Tod eines 8-Jährigen am Frankfurter Hauptbahnhof steht die Herkunft des Täters im Mittelpunkt. Aber Gewalt hat keine Nationalität, sondern ein Geschlecht. Hashtag Toxic Masculinity. Puh, ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich diese Leute verachte. Ganz, ganz ehrlich. So. Ja, das ist schon mies, so ein Thema so auszuschlachten. Und die Fraktion ist ja meistens die das immer als Vorwurf gerne von sich gibt. Naja. Ja, sind aber überwiegend Männer gekommen. Das ist vielleicht ein Punkt, auf jeden Fall. Wie soll es sonst anders sein? Und ich habe mich gefragt schon, auf was die Leute dazu tun. Nee, Mamon, du denkst nicht intersektional genug. Das geht nicht um die Männer, die gekommen sind. Es geht um alle. Ja, aber das ist doch ein Stereotyp zu sagen, dass hier gesellschaftliche Norm Männlichkeit soll hinterfragt werden, gerade von Männern. So, ich dachte, Männlichkeit und Mann sind zwei getrennte Dinge. So, wie hängen die dann zusammen? Muss jetzt irgendwo eine Femme, muss so ein Tomboy, eine Frau, die ein größeres Maß an Männlichkeit zeigt, sich jetzt auch dann hinterfragen? Ab welchem Maß an Männlichkeit muss man sich denn hinterfragen? Was sind das denn für Kategorien? Das lassen wir den anderen Leuten nicht sagen, ey. Was sind das denn auch für Kategorien Männlichkeit? Ich meine, sind wir nicht alle non-binär fluid? Kann sich das nicht jeder aussuchen? Dann ist das vielleicht gar nicht die Männlichkeit, sondern meine keine Ahnung, meine polyamoröse Non-Binarität, die das auslöst. Ja, weißt du, meine Frauen eigentlich so passiv und nichts auf die Palme zu bringen. Also meine toxische Männlichkeit, ich kann da nichts für. Ich bin nicht verantwortlich für das, was ich tue. Ich kann kein Hassrede machen. Ich weiß ja nicht, was richtig ist. Ich wurde so erzogen. So, und jetzt lösche ich nohatespeech.de. Ja, das wäre vor allem wichtig, aber ich glaube. Und danke auch an @atomenergie für seinen Tweet. Vielen Dank, dass Sie weiterhin Hass mit Hass bekämpfen. Weiter so. Aber Gewalt hat keine Nationalität, sondern ein Geschlecht. Ja, Gewalt hat ein Geschlecht. Und wenn wir alle Männer loswerden würden, ja, dann wäre das gut. Aber wehe, du sagst den Leuten, 13% der Bevölkerung machen 50% der Verbrechen. Dann ist das... Das ist haben wir. No, Mr. Garrison, we cannot get rid of all the Mexicans. Ja, wie das mit der Männlichkeit zusammenhängt, das hat man ja auch gesehen. Es gab ja auch einen Zwischenfall in New York, da ist zum Glück keiner wirklich bei umgekommen. Aber da hat ein Typ einem anderen Typen das Handy geklaut, hat ihn auch auf die Gleise gestoßen. Ne? Da standen die Männer nicht drumherum und haben applaudiert. Nee, die sind direkt alle auf den drauf und haben den erstmal festgepinnt. Gibt sogar ein Video zu. Ja. Aber nee, die Männer sind schuld. Wer sonst? Ja, aber ich meine, da sieht man halt mal wieder, was dieses ganze Hate Speech-Ding halt eben ist. Also. Window Dressing. Diese identitätspolitische. Ja, das ist halt Identitätspolitik, ne? Also, wir sagen euch genau, welche Sorte von Leuten Hate Speech bekommt, wenn irgendwas da nicht richtig ist. Und welche Sorte von Leuten man stattdessen kritisieren muss. Was halt ironischerweise die generelle neutrale, ideologisch neutrale Definition von Hate Speech ist, dass du eben genau das machst. Du betrachtest einen Mainstream und sagst, alles, was da rausliegt, aus meiner Perspektive, von meiner Position, ist jetzt verboten und gehört verfolgt. Das ist also für mich kommt sowas nah an Volksverhetzung, weil es eine ganze abgeschlossene Gruppe von Leuten so in einen... Die einzige Möglichkeit, mit der man das rechtfertigen kann, ist halt, wenn du so eine Dynamik hast, die dich ganz klar existenziell, strukturell abgrenzt. Weißt du, die Leute, die halt irgendwo Leute verbrannt haben während der Kreuzzüge, die waren da auch nicht besonders happy drüber, so, aber die haben sich das einfach weggedacht, weil es hieß ja, das sind eh die Bösen. Was soll's? Die kann man nicht bekehren, weißt du? Ja. Genau dasselbe Ding hier. Weißt du, die machen das niemals, um Individuen zu schaden. Die machen das, um sie zu erlösen, weißt du? So, um die Welt besser zu machen. Es gibt keine falschen Ziele, weißt du? Es gibt nur keine falschen Möglichkeiten, es gibt nur falsche Ziele, so rum. Genau. Aber ja. Ja, wenn man falsche Ziele verfolgt, dann macht man vielleicht auch Minus, so wie Gillette jetzt neulich. Die haben im letzten Quartal angeblich 8 Milliarden Dollar Miese ausgewiesen. Zu einem erheblichen Teil wohl resultierend aus dieser komischen Werbung, die da so schlecht angekommen ist über die Männer. Wo sie die Männer so schlecht haben dastehen lassen. Insgesamt waren es, glaube ich, 5 Milliarden, die sie jetzt Miese gemacht haben und 8 Milliarden haben sie abgeschrieben oder so. Also ein ziemlich teurer Spaß, aber der Chef von Procter & Gamble, beziehungsweise von Gillette, der Chef, der ja eigentlich auch nur Angestellter ist, dann wahrscheinlich bei Procter & Gamble, der hat gesagt, das ist uns aber die Sache wert. Punkt. Ja. Alles für MeToo, ne? Ja, also weil ich das verstanden habe, haben sie 5 Milliarden Gewinn gemacht, aber 8 Milliarden abgeschrieben bei Gillette, also insgesamt das ganze Procter & Gamble, schreiben sie überall. Und außerdem behaupten sie, dass der Verlust bei Gillette würde daran liegen, dass sich die Leute weniger rasieren. Ja, ich sag da auch gleich noch was dazu, weil ich glaube, mein Artikel kommt als nächster, deswegen warte ich noch. Ja, das ist ja nicht der spontane Verlust oder der Quartalsverlust, der müsste weniger rasieren, dann müsste das dann längerfristig auch bemerkbar machen. Ne? Es hatte auf Twitter auch jemand gesagt, dass das eventuell noch gar nicht das ist, was auf den Spot zurückzuführen ist, sondern dass das schon eine länger sich entwickelnde Geschichte ist. Genau, dazu komme ich jetzt auch. Und zwar, wie wir es ja jetzt aus verschiedenen also das ist ja im Endeffekt eine Strategie. Hier, wir haben einen scheiß Film produziert, wir kriegen Kritik. Das liegt nur daran, weil ihr alle Frauen hasst. So. Und das macht sich jetzt Gillette im Endeffekt auch zu eigen und versucht, ganz andere Probleme zu übertünchen, die die haben. Ja, deswegen sagt der Gary Coombe, der CEO von der Marktsparte von Gillette, Gillette ist eine Tochterfirma von Procter & Gamble, da komme ich gleich zu, der sagt im Endeffekt so, ja, wir haben das absichtlich gemacht, das ist es uns wert, weil wir müssen unbedingt in dieser Zielgruppe was bekommen, weil wir in allen anderen Sektoren halt im Endeffekt Marktanteile verlieren, was auch so ist. Was ist nämlich passiert mit Procter & Gamble, mit der Muttergesellschaft der Firma? Ja, die ist derzeit extrem unter Attacke auf dem Gebiet der Superkonzerne. Ja, sowas wie Procter & Gamble, Unilever, ja, Edgewell Personal Care, ja, so wirklich extreme Weltkonzerne, die, wo jeder Mensch auf der Welt von einem von denen Kunde ist. Einfach durch die ganz normalen Haushaltsprodukte oder sonst was. Ja, und ganz konkret ist es nämlich so, dass Procter & Gamble vor einiger Zeit einen kompletten Konzernumbau hingelegt hat. Die haben sich von fast zwei Dritteln ihrer Marken getrennt, haben die Kosmetik-Sparte größtenteils an Coty verkauft und andere Marken. Also von über 160 Marken, die sie ursprünglich hatten, haben sie noch 65 Marken behalten und haben quasi die Konzernstrategie rausgefahren. Wir konzentrieren uns jetzt nur noch auf die. Nur noch auf die und keine Experimente mehr. Was hat gleichzeitig stattgefunden? Gillette war eine von diesen 65 Marken, die behalten wurde. Was hat gleichzeitig stattgefunden? Einerseits der Barttrend, aber gleichzeitig der Trend zu Personalized Grooming Care. Ja, so Sachen wie Dollar Shave Club, ja, Harry's. Das sind die zwei großen, die jetzt quasi marktdominant sind, die alle anderen aufgekauft haben. Und Harry's ist jetzt gekauft worden von wem? Edgewell Personal Care. Ja, und also Dollar Shave Club gehört Unilever, also den beiden größten Konkurrenten von Procter & Gamble. Die haben, weil die sich so auf ihre eigenen Kernmarken beschränkt haben, haben die halt keine Sachen neu zugekauft. Die haben versucht, so was selber zu starten, aber Dollar Shave Club und Harry's, das sind die beiden Marktdominanten, die rausgekommen sind, und die haben nicht mal mitgeboten bei diesen Unternehmen, weil die sich nur auf Gillette konzentriert haben. So, und diese ganze Sache mit der Werbung, da muss ich auch noch was zu sagen. Ich glaube, Gillette ist selber von der Werbung überrollt worden, weil diese Werbung wurde von WPP quasi für die produziert. Und in WPP, einer der größten Werbegesellschaften weltweit, da passieren gerade auch sehr, sehr, sehr seltsame Sachen, weil halt dort auch gewisse politische und progressive Leute immer mehr Fuß gefasst haben. Und dieser Werbespot ist mehr eine Folge gewesen des Inputes von Seiten der Werbeagentur, als dass Gillette das tatsächlich so einen Auftrag gegeben hat. Auch sehr interessant. Aber jetzt, im Nachhinein sagen sie natürlich, unser Film ist scheiße, ihr hasst alle nur die Frauen. Die Strategie kennen wir ja. Ne? So, alles, das waren meine Two Cents zur Gillette-Angelegenheit. Und Procter & Gamble, ja, die werden Gillette vielleicht verkaufen, und dann trennen sie sich und dann müssen sie vielleicht nicht mehr 8 Milliarden abschreiben. Ja, weil 8 Milliarden Abschreibung in einem Marktsegment, was weniger als 10% der gesamten Firma ist, bei einem Resterlös von 5 Milliarden, ist schon hart. Ja. Jo, allerdings. Und Kunden von WPP sollten sich überlegen, ob sie zu einer Werbefirma gehen wollen, die einfach mal diese ganzen politischen Sachen in ihre Werbespots einbaut, ohne sie vorher zu fragen. Ja, das ist auch ein Teilaspekt. Da muss man auch mal Jüngers her haben, ne? Die deutsche Werbeagentur, Samurg. Da klauen wir das auch so offensichtlich bei WPP. Weltraumaffen Boulevard. Ja, ich genau. Keine drei Sekunden glaube, dass das nicht einer abgenommen hat bei denen. Also doch kein Werbespot produziert, den die nicht bezahlt haben. Und diese Dinge, ja klar, die haben sich doch eingelassen, selber schuld. Aber nochmal, es war die Richtung, die der Werbespot genommen hat, kam von der Werbeagentur. Natürlich sind sie so doof gewesen, haben sich darauf eingelassen. Und jetzt verteilen sie es, klar. Hast du absolut recht. Ich möchte an dieser Stelle nochmal den Film 3990 empfehlen. Oh, sehr guter Film. Zum Thema Werbung. Okay, der ist sehr guter Film. Französischer Film, schwarzer Humor, grandiose Story, super skurril, sehr guter Film. Und tolle Ideen über Werbung drin. Und Lena Dunham ist auch dabei. Weltraumaffen Boulevard. Ja, ich dachte mir, ich reiche das mal ein. Ist doch ganz witzig, dass die Lena Dunham von allen Seiten jetzt Ärger kriegt dafür, dass sie den Brad Pitt einfach auf den Mund geküsst hat. Ja, das ist auch Vergewaltigung. Nee, aber so gehört sich das nicht, haben sie gesagt. Ja, was trinkt die da? Sieht schon ein bisschen angeschissen aus, ne? Warum? Was ist das? Was ist das? Warum? Guckt ja auch wieder DiCaprio. Ah. Das dürfte halt eine Veranstaltung zu dem Tarantino sein. Ja, genau. Bollywood-Film. Richtig, zu dem neuen Tarantino-Film. Und ach, der Brad Pitt kommt doch nur nicht damit klar, dass ihre Oberarme dicker sind. Leute, stell dich einfach mal vor, okay? Irgend so ein Kerl, ja, rennt einfach auf irgend so eine weibliche Schauspielerin zu, ja, und küsst sie so gegen ihren Willen. Einfach ja, so. Das sind ja die Vergleiche, die jetzt überall gemacht werden, ne? Das ist ja auch richtig so, dass diese Vergleiche gemacht werden. Nur diese Vergleiche bringen uns dazu, irgendwann zu sehen, dass diese Leute komplette Heuchler sind. Und ich finde es geil, wie Brad Pitt so diesen, oh Gott, ich ertrage es. Na gut, ich gucke nicht hin. Sehr geil. Brad Pitt so, okay, meine professionelle Schauspielerkarriere hat mich an diesen Punkt gebracht. Ja, alles oder nichts jetzt. Ich sollte mein Leben überdenken. Ich gehe jetzt nach Tibet und werde da Mönch. Ja, und da oben sagt ihr. Stell dir vor, es ist Angelina. Ja, und da rechts im Bild fragt Leonardo DiCaprio gerade: Wie alt bist du jetzt? Nee, ich dachte eher, dass sie fragt: Was machen die da? Und er sagt: Guck nicht hin. Guck nicht hin. Er erklärt ihr gerade, warum so viele Aufnahmen von ihren Füßen notwendig sind für den Film. Und links der Mann, der war schon auf der Flucht, der hat schon fröhlich gegrinst. So, mich erwischt es nicht, ich kann auch abhauen. Ja, und ja, also richtig gute Überleitung hier. Ja, top Überleitung. Ja, ich wollte jetzt auch noch eine feministische Medien zitieren, aber das ist Überleitung. Ich fand den Artikel ganz interessant, auch wenn er jetzt von der Überleitung ja gar nicht mehr boulevardmäßig ist. Da hat der Fokus, glaube ich, was berichtet über ein Buch einer Engländerin, die sich befasst hat mit den Hausfrauen und Müttern im Dritten Reich. Ja, und die haben wohl, naja, reihenweise ist natürlich übertrieben, aber auch teilweise sich doch schwer verblenden lassen und ja, eben auch sich dann hinreißen lassen, Kinder zu töten im Wald oder so. Da wurden zum Beispiel Geschichten erzählt von Kindern, die gefunden wurden in der Nähe von so einem Lager oder so, wo die Mutter dann davon ausgegangen ist, dass sie wohl ins Lager gehört, hat die dann mit nach Hause genommen, denen aber zu essen gemacht und die dann irgendwie hinterrücks eiskalt im Wald umgelegt hinterher. Also so ganz komische Geschichten. Fand ich interessant, so habe ich mal als Lesetipp mitgebracht. Vielleicht an der Stelle will ich mich distanzieren davon, dass wir Leuten sagen, geht in den Wald, geht nicht in den Wald. Nee, aber Frauen sind eben auch nicht immer nur Engel, ne, wie man da sieht. Geht halt nicht mit Frauen in den Wald, die vorher was für euch gekocht haben. Hör mal, Mama, okay, ja, nein, Frauen sind immer Engel, okay, das ist gerade einfach nur so, dass das Frauen Opfer wurden, ja, das sind die eigentlichen Opfer hier, ja. Ja, Todesengel in dem Fall. Genau. Ja. Zu entschuldigen. Hier, The Rational Male von Rollo Tomasi, ach, ich kann es nicht richtig aussprechen. Tomasi, genau. Auf jeden Fall, den hatten wir auch schon mal im Stream. Also wir haben das schon mal vorgestellt, aber ich will einfach darauf hinweisen, dass das ein ziemlich wichtiges und gutes Buch ist. Da steht das Weisheitsletzter Schluss jetzt auch nicht drinne und nimmt halt alles so mit ein bisschen Geschmäckle. Aber ich will das unseren Zuhörern sehr ans Herz legen, dass sie sich das anhören. Also anhören oder halt durchlesen. Gibt es auch als Hörbuch. Also The Rational Male und die sozusagen die Red Pill, der Original Red Pill. Also. Ein Buch, um sie zu redpillen. Ja. Und hier, das ist vielleicht direkt nach dem Buch von Rollo, finde ich ganz passend vom Thema her, weil das Buch vom Rollo ist vielleicht ein bisschen, ja, wie soll man sagen, manche Leute, die lesen das, die schütteln dann zu sehr den Kopf und sagen, ah, das kann doch alles nicht sein. Und um einfach aufzuzeigen, dass vieles, was in The Rational Male steht, halt durchaus einen ziemlichen wissenschaftlichen Hintergrund hat, ist The Evolution of Desire, Strategies of Human Mating, wurde auch schon mal vorgestellt, stelle ich aber nochmal vor, weil, wie gesagt, es sind zwei sehr wichtige Bücher, die ich kann mir nur schwer vorstellen, dass ihr die lest und danach sagt, das hat mich nicht irgendwie weitergebracht. Also kann ich mir nur schwerlich vorstellen. Deswegen Mating, zwei Leseempfehlungen. Zusammenarbeit, ja. Mating ist sowas wie Zusammenarbeit oder so? Mating ist kopulieren. Ist so eine Art Zusammenarbeit, Mammon, ja. Ja. Ja, und jetzt wieder vom Witzigen zum Ernsten. Das geht heute rauf und runter hier, wie mit der Achterbahn. Die Geschichte in Frankfurt und das danach folgende Ausschlachten von beiden Seiten des politischen extremen Spektrums. Also auf der einen Seite die Leute, die gleich gesagt haben, Todesstrafe, alle abschieben und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite die Leute, die gesagt haben, oh, jetzt habe ich schon wieder Angst, weil jetzt kommen gleich die Leute von der AfD und die sind schlimmer als das, was hier in Frankfurt passiert ist, etc. pp. Also die einen wollen unbedingt wissen, welche Nationalität, die anderen wollen unbedingt nicht wissen, welche Nationalität. Und in der Mitte steht die Mitte, die sich fragt, wie jemand auf die Idee kommt, ein Kind vor einen einfahrenden ICE und die Mutter vor einen einfahrenden ICE zu stoßen. Und also ich war richtig angewidert von beiden Seiten nach der Geschichte. Und es kommen natürlich dann auch diese Sachen, wie hier der Artikel von Lamia Kador, dass das halt nichts mit der Nationalität zu tun hat. Und das ist ja in Deutschland alles schon immer passiert und so weiter und so fort. Also was mich interessiert, ist, warum sie hier jemanden wie Lamia Kador dahinsetzen, weil Wikipedia sagt, Lamia Kador ist eine deutsche Lehrerin, muslimische Religionspädagogin, Islamwissenschaftlerin und Publizistin. Kador war Gründungsvorsitzende des Liberal-Islamischen Bundes. So, warum setzt man da jemanden, der sich selbst dazu entschieden hat, eine religiöse Gruppe zu repräsentieren, und lässt sie so einen Artikel dazu schreiben? Aber der Täter ist kein Muslim, ne? Der Täter ist Christ gewesen. Und dann kommen wir zu dem gleichen Ding nochmal in der Taz, wo halt meiner Meinung nach echt Etikettenschwindel betrieben wird, weil der Artikel heißt, wessen Sicherheit geht vor, Angstdebatte nach Tötung in Frankfurt. Tötung finde ich schon grenzwertig. Es gibt Augenzeugen dafür, für das, was da passiert ist. Und ich denke, wir können in so einem Fall eigentlich schon von einem hinterlistigen Mord sprechen, warum auch nicht. Und das ist völlig unabhängig davon, welche Hautfarbe der Täter hat. Das möchte ich auch gerade mal politisch korrekt dazu äußern. Jeder, der sowas tut, ja, ist ein Arschloch. Und hier wird halt suggeriert, es ginge um einen Artikel um die Sicherheit, in dem Artikel um die Sicherheit, aber wir kommen halt zwei Absätze oder drei Absätze in den Artikel zu Racial Profiling. Horst Seehofer, die Menschen in Hessen, die Angst haben wegen dem Mord an Lücke und dem versuchten Mord in Wächtersbach. Die Rechten. Hinzu kommen die Verstrickungen von Beamtinnen des hessischen Polizeiapparats in rechtsradikale Netzwerke, mutmaßlich extrem rechte Tendenzen. Total irrelevantes Zeug, ja. Vermehrte Kontrollen von BIPOC, Racial Profiling und rassistische Polizeigewalt gegen junge Frankfurterinnen of Color, stehen an der Tagesordnung. Es gibt dann ein Video von letztem Wochenende, wo sich die Polizei recht energisch mit jungen Leuten auseinandergesetzt hat. Aber in Frankfurt weiß ich nicht, da muss man, man sieht in dem Video leider keinerlei Kontext. Man sieht nur die Gewalt der Polizisten. Ob da Gewalt der Leute vorausgegangen ist, sieht man nicht. Ja, aber auf jeden Fall, Thema verfehlt, Sätzen 6. Ich habe bei dem Thema hier, bei dem Vorfall auch Informationen kreisen sehen dazu, dass der Typ, der das gemacht hat, bei einer früheren Kampagne da gecastet wurde, so von hier, so sieht gute Integration aus. Ja, das war eine Veröffentlichung von den Züricher Verkehrsbetrieben, wo der Mann bis zum Anfang des Jahres gearbeitet hat, bis wohl seine psychischen Probleme so schwer wurden, dass er nicht mehr arbeiten konnte, sich krank hat schreiben lassen. Und die hatten ihn da halt als tolles Beispiel, weil er sich wohl wirklich hochgearbeitet hat. Ich meine, das ist ja... Es ist ja auch nicht im Zusammenhang damit, dass er Flüchtling ist oder. Und ich möchte noch eins dazu anmerken zu dem Thema. Ich habe hier gestern einen Tweet gelesen von einer Jamira Burley. Ihrer Bio nach auf Twitter ist sie Millennial Speaker. Und sie sagt halt, not only does this country hand out guns, es geht um El Paso, like it's candy, but they have created a culture where white men can get away with mass murder by just admitting to be mentally ill. Ja. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir reden hier, also die Leute hier sagen, die Extremen sagen, nur weil das ein Flüchtling ist, gilt für den halt dieses, du kommst aus dem Gefängnis frei, weil du psychisch krank bist. Und in Amerika wird genau das Gegenteil behauptet. Man kommt nur aus dem Gefängnis frei, psychische Krankheit, wenn man halt kein People of Color oder Flüchtling oder Migrant oder irgendwas ist. Und beide von diesen Ansichten sind Blödsinn. Wir müssen uns in jedem Einzelfall, und das regelt der Rechtsstaat sehr genau, mit dem Angeklagten auseinandersetzen. Und dann muss ein Gutachten oder ein Gutachten den Richtern helfen, zu einer Meinung darüber zu kommen, ob der Typ psychisch krank ist oder nicht. Und dann kann im Zweifelsfall das halt auch im Verfahren entscheidend sein. Aber zu behaupten, das hinge an der Hautfarbe, egal ob in El Paso oder in Frankfurt oder in Stuttgart oder in, wo war das zweite Schießding da, in Oregon. Es ist einfach nur noch mühselig, finde ich. Und das hat mir Frankfurt sehr vor Augen geführt. Ich hatte mich gefragt, ob das was mit Aufenthaltsstatus zu tun hat, ob die Leute vielleicht irgendwie ja dann lieber in den Knast gehen, als irgendwie außer Landes geschickt werden oder so. Also hier in dem Fall von dem... Ja so, dass er vor einer Einwilligung stand. Also das hat hier weniger die Rolle gespielt. Also es ist ja wohl so gewesen, dass der das gemacht hat da in Frankfurt, war in der Schweiz, ist in der Schweiz ja straffällig geworden, wurde in der Schweiz dann auch gesucht. Und ja, dann hat er sich einfach in den ICE von Basel SBB nach Frankfurt gesetzt und ist die Strecke hochgefahren. Ja, ich kenne die Strecke gut. Ja, ich habe auch schon sehr oft selber gesehen. Also sagen wir es mal so, jetzt letzter Zeit nicht mehr so, aber früher ist es zumindest so gewesen, dass die Leute in der Schweiz während der Hochphase mit der ganzen Flüchtlingsangelegenheit, dass die sich teilweise ein bisschen einfach gemacht haben, indem sie gesagt haben, hier hast du ein Zugticket von nach Deutschland. So. Und dementsprechend waren die Kontrollen nie sehr stark, was gerade den Zugverkehr da von Schweiz Richtung Frankfurt angeht. Und ich habe es selber öfters miterlebt, halt dann ungefähr auf der Höhe von Mannheim, wo die halt die Bundespolizisten einsteigen, die dann halt am Frankfurt-Flughafen aussteigen. Ja, die gucken dann, wer sitzt denn da, und dann, ja, dann werden die Ausweise kontrolliert oder so. Aber in dem Fall ist es ja so gewesen, dass er ja einen Aufenthaltsstatus in der Schweiz hatte. Und wenn er kontrolliert wurde auf dem Weg, wovon man ausgehen kann, dass er dann ja auch ordentliche Papiere hatte und es keinen Grund gab, ihn nicht festzuhalten. Ja, also das ist schon, wollte ich nur erwähnen. Ja, also diese ganze Aufenthaltsstatus-Angelegenheit kann manchmal eine Rolle spielen. Ja, aber der war ja auch. Was ich sehr schade finde, ist, wir haben überhaupt keine Zeit mehr, so ein bisschen zu reflektieren. Ja, diese Sache ist ja gerade erst passiert und an sich sollte man immer so ein, zwei Wochen warten, bis was Neues kommt, aber im Moment passiert leider wieder so viel. Du hast gerade die Sachen in Amerika angesprochen. Man kommt gar nicht zur Pause, man kommt gar nicht zum Reflektieren. Sehr schade. Aber war es nicht auch so, dass er schweizweit gesucht wurde, weil er bereits einen Angriff auf eine Nachbarin ausgeführt hat? Das ja, ich dachte, er ist halt in der Schweiz. Dann hätte man ihn doch bei einer Grenzkontrolle eigentlich erwischen müssen, oder? Ja, ich meine, er hatte die Papiere. Ich keine Ahnung. Ja, ich kann da wirklich nur spekulieren. Aber ich erzähle nur halt, wie ich schon öfters mitbekommen habe, gerade die Strecke von Basel nach Frankfurt, habe ich es fast jedes Mal mitbekommen, dass da halt Leute kontrolliert wurden von Bundespolizisten und nicht als Kontrolle, sondern einfach nur, weil die mit dem Zug auch mitgefahren sind. Dann saßen die, haben irgendwie auf ihr Handy geguckt, haben irgendwann nur rumgeguckt und haben dann halt ein paar Leute angesprochen. So. Ja, oder auch halt, weil die dann auf Englisch irgendwelche Leute nach dem Weg gefragt haben und so. Naja, okay. Also lassen wir das Thema. Aus einem Tumult werden plötzlich ein paar unschöne Szenen. Ja, der Bürgermeister in Düsseldorf spielt das so ein bisschen runter, die Vorfälle im Rheinbad. Obwohl man letzten Freitag das Bad wieder geschlossen hat, vorzeitig, 6:15 oder so muss es gewesen sein. Ich habe ja schon vermutet, dass die Mitarbeiter irgendwie sich geeinigt haben, dass sie keinen Bock haben, heute länger zu machen oder so, aber das ist natürlich nicht ernst gemeint. Also die Gruppe, die da Ärger macht, ist wohl um die 60 Personen groß. Ja, Jugendliche, offensichtlich Ausländer. Ich habe keine Ahnung, was sie da jetzt gegen machen wollen. Also sie haben ihre Sicherheitskräfte da zwar verstärkt und die Anzahl erhöht und so weiter, aber eigentlich sind sie da relativ hilflos. Es sei denn, sie würden einfach da Leute dann sozusagen auf ja, Verdacht oder so rausschmeißen, weil wenn man da rausschmeißt, muss man schon sagen, warum oder so. Wenn er dann sagt, ich habe ganz gemacht. Die Aussage, du gehörst zu der Gruppe, reicht dann irgendwie nicht unbedingt. Da gibt es ein delikates Update zu der Geschichte. Heute wurde das Rheinbad nämlich wieder Ort von Tumulten und Krawallen. Und zwar waren Leute, die vorher eine Gedenkveranstaltung am Düsseldorfer Hauptbahnhof gemacht haben für den toten jungen Mann aus Frankfurt, sind danach ins Rheinbad gegangen, um dort wohl für Ordnung zu sorgen. Und dort hat man sie dann ob der neuen Ausweisgeschichten nicht reingelassen. Und dann haben diese Herrschaften zum größten Teil weiß und deutsch und männlich da wohl randaliert. Super Nummer, wirklich. Es gibt nichts, was irgendwie euren Punkt besser rüberbringt, als sich genauso scheiße zu nehmen wie die, gegen die ihr angeblich seid. Ihr seid so doof. Es ist unsagbar. Ist halt am Arsch. Und ja, CDF heute noch. Natürlich ist das Schlimmste an Frankfurt Hauptbahnhof die ganze Hassrede, die danach im Internet stattfinden wird, weil Gründe. Es gab auch noch einen Typen, der getwittert hat, dass bei der Gedenkveranstaltung am nächsten Tag angeblich dunkle Gestalten mit Tätowierungen und grimmigen Mienen herumgestanden haben. Das hat er später zurückgezogen, weil ja, die Tätowierten waren nicht so erfreut über diese Eingruppierung. Und ich meine, überhaupt zu sagen, da waren Leute mit grimmigem Gesicht auf einer Gedenkveranstaltung. Ja, top. Top Idee. Ja, und wieso häufig? Spaß ist keine Meinung, wie der weiß. Ja, Leute wütend reagiert und behauptet, wir hätten Hass in die Gesellschaft getragen oder so. Das ist ja immer noch eine schwere Verwirrung. Ja, das ist dann so das Ergebnis, ne? Dass sie einen sich darüber beschweren, dass das eben passiert und wie man das zulassen kann und ob man nicht das irgendwie mal verhindern kann. Die anderen beschäftigen sich aber dann nur damit, dass das irgendwie Hass wäre, was die anderen so, was die einen sagen. Und das ist ganz schön wenig, weil eine Antwort auf das eigentliche Problem, nämlich dass da so jemand irgendwelche Leute schubsen kann oder so, gibt das natürlich nicht, ne? Ja, ja. Wir müssen mitziehen. Ja, ich finde diesen Anspruch Banane, also. Ich will da gar nicht weiter darauf eingehen, nur das zeigen. Also die unsere Öffentlich-Rechtlichen sind da ja ganz vorne, das alles irgendwie wegzureden oder so, habe ich den Eindruck. Wir müssen es schaffen, dass Strafverfolger schneller und öfter und einfacher an Daten kommen, die sie von den Betreibern anfragen. Nee, wir müssen die europäischen Datenschutzgrundsätze einhalten. Was ist das denn noch? Ja. Was hilft das denn? Ja, und auch muss sich die Justiz den Vorwurf gefallen lassen, dass mangelnde Sensibilisierung für dieses Konfliktphänomen gegeben hat. Das Konfliktphänomen, dass Leute irgendwie ihren Ärger Luft machen in sozialen Netzwerken. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist aber doch vergleichbar, wie soll ich sagen, also minderwertig gegenüber dem Problem, dass Leute nämlich anderen wollen zurückschuppen. Wie kann man denn so derailen? Ja, aber bei denen ist es ja so, dass auf die Worte direkt Taten folgen. Also die verkaufen Hate Fuel, also oder Fear Fuel könntest du ja. Dass du sozusagen Benzin hast, der deine Worte sind und die führen dann später zu Straftaten. So, ja, wie das der Hagenräter mal so schön ausgedrückt hat, das Spiel funktioniert nur mit voller Buchse. Wenn die Leute Angst haben. Und das hat ja Michael Moore, es gibt ja genug Leute, die das schon, das ist eine alte Weisheit. Divide et impera. Wer ist der Mordverdächtige wirklich? Ja, das war zu der Bluttat in Stuttgart für Sahnenhof. Da ist die Identität scheinbar nicht ganz geklärt. Er ist als syrischer Flüchtling hierher gekommen, aber scheinbar soll er aus Jordanien beziehungsweise Palästina sein. Und das möchte man jetzt klären. Also. Schön, dass man da so schnell auf die Idee gekommen ist. Ja. Wahrscheinlich kommt er aus dem Grenzgebiet Palästina-Jordanien. Aber die Bilder in Stuttgart, die waren schon echt heftig. Ja. Mit dem Katana zerstückelt. Ja, aber jetzt habe ich gelesen, dass der Typ, der das Video öffentlich gestellt hat, praktisch jetzt Ärger kriegen kann, weil er direkt in die Privatsphäre des Opfers, des Täters eingegriffen hat. Er hätte ihn dabei eigentlich nicht filmen und das veröffentlichen dürfen, wie er jemanden umbringt. Also ich brauche sowas nicht sehen, aber ich finde das schon ein bisschen grotesk, dass man da denjenigen, der die Tat praktisch dokumentiert, irgendwie wegen der Persönlichkeitsrechte des Täters rannimmt. Aber gut, das ist halt auch Rechtsstaat. Wer brachte das in unsere Runde? Sieht mir nach. Oh. Ja, also ich dachte mir einfach so, also an sich den Artikel, den können wir uns durchaus angucken, aber einfach so den Titel von dem Artikel fand ich einfach klasse. Also Not Enough Migrants Arriving to Keep Pay Down, Central Bank. Da hat halt von Irland die Zentralbank gewarnt, dass halt nicht genügend Migranten kommen und dadurch halt die Löhne steigen könnten und dass das halt nicht gut ist und man Facharbeiter braucht. Weil, ja, also es wird ja immer in der Öffentlichkeit die Verbindung zwischen der Stealing Our Jobs und und Migration wird ja immer verneint so und hier ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, haben sie halt in dem Rapport mal einen Fehler gemacht und haben es halt mal so rausgehauen, wie es halt der Wirklichkeit entspricht. Ich meine, in Deutschland haben wir ja auch, was ist Fachkräftemangel, wenn du unter sieben ideal geeignete Bewerber pro Stelle hast, dann ist das ein Fachkräftemangel. Und wenn man dann noch mehr Leute herholt, dann kann man halt eigentlich hochbezahlte Jobs die Löhne halt senken. Deswegen hat ja ein Ingenieur mittlerweile keine 60.000, sondern halt 30.000. Das ist sektoral richtig, aber in gewissen Branchen ist es noch anders, aber es hat andere Gründe, aber das mit dem Fachkräftemangel ist generell ein Blödsinn. Hierzu würde ich gerne noch sagen, Irland ist auf einem Niveau, dass die tatsächlich die Arbeitslücken nicht füllen können mit ihren Arbeitslosen. Die sind tatsächlich auf Migration angewiesen oder die müssen deindustrialisieren. Das ist das Problem, was Irland hat. Ja, weil Irland hat halt gerade sehr viele Leute, die aus England kommen und arbeiten dort und die hätten das Problem, oder Nordirland, und die hätten das Problem, wenn das mit dem Backstop passiert und nicht ein reiner No-Deal-Brexit passiert, dass denen tatsächlich 55.000 Arbeitskräfte fehlen würden, selbst wenn die eine Unemployment-Quote von 2,5% hätten, und das sind sowieso Leute, die gerade einen Job suchen oder aus irgendwelchen Gründen einfach nicht arbeiten können. Ja, aber wir haben diesen Effekt. Das Problem ist in Irland tatsächlich real, aber das Problem haben halt viele europäische Länder, die noch industrielle Kapazitäten haben, die Irland tatsächlich hat, was mich selber überrascht hat. Aber die Folge wird einfach sein, dass Fabriken ins Ausland abwandern und peng. Also ich empfehle Irland eine Armlänge Abstand zum Arbeitskräftemangel. Ja, geht das auch eine Rolle, was du gesagt hast, aber tatsächlich ist es ja so, dass gerade in Jobs, wo es genug Bewerber gibt, dass da noch zusätzlich Bewerber importiert werden, um dort die Löhne, die hoch sind, zumindest etwas zu senken. Ja, siehe Amerika und die H-1B-Visas. Ja. Liegt das denn nicht zum Teil? Mit unserer schönen European Green Card, oder wie heißt sie gerade, Blue Card, ne? Liegt das denn nicht zum Teil auch daran, dass Irland halt praktisch viele Arbeitgeber angezogen hat in den letzten Jahrzehnten durch diese sehr günstige Steuerpolitik? Nehmen wir beispielsweise Google. Google ist ja in Irland, ja, und Google macht das so, dass Google halt davon profitiert, dass die halt Leute aus dem Ausland, die hochqualifiziert sind, anstellen können und weniger, und da deswegen das Lohngefälle nicht so hoch ist bei den sehr, sehr hochqualifizierten Jobs. Beispielsweise Ingenieure auch von mir aus, ja, so. Da wird das extrem ausgenutzt. Aber auf der anderen Seite hast du halt den Dienstleistungssektor, wo halt wirklich die Leute fehlen. Also die Leute in den Fabriken fehlen zum Arbeiten und man dann halt sagt, okay, dann müssen wir die Fabriken automatisieren oder halt ins Ausland schaffen. In Irland jetzt. So. Und wer gedacht hat, wir hätten mit Henga Miyagubi Farah vorhin schon den Höhepunkt des protofaschistischen Schaums vor dem Mund erreicht. Den kann ich beruhigen. Wir haben hier noch einen Taz-Artikel. Enteignet die Kleingärtner. Es geht natürlich zentrisch, wie diese Leute sind, um Berlin und um nichts anderes, wie immer. Also weg mit den Parzellen, von denen es allein in Berlin 70.000 gibt. Ganze 3% der Stadtfläche nehmen sie ein, oft in bester Wohnlage. Gleichzeitig fehlen hier über 300.000 bezahlbare Wohnungen, weil zu wenig gebaut wird. Und trotzdem trauen sich Politiker nur selten an die Schrebergärten ran. In Berlin werden etwa bis 2030 keine Wohnungen auf Kleingartenkolonien gebaut. Lediglich ein paar Turnhallen, Kitas und Schulen. Dafür müssen ganze 429 Parzellen verschwinden, weniger als 1%. Also immerhin gibt es für die Besitzerinnen rund 7.000 Euro Entschädigung. Und die können auch eine Industriepark, wo sie das auch bauen können. Wer Natur und Erholung in der Stadt will, soll in den Park gehen. Wer ein kleines Idyll abseits vom Stadttrubel sucht, soll aufs Land ziehen. Wer frisches Obst und Gemüse will, soll zum Bio-Supermarkt gehen. Da ist das Zeug günstiger als das aus dem teuer gepachteten Kleingarten, das erstmal gekauft, gedüngt und gewässert werden muss. Wem es darum geht, die Karotten und die Kartoffeln und die rote Beete selbst angebaut und beim Wachsen beobachtet zu haben, für den gibt es mittlerweile viele Möglichkeiten. Etwa kleine Parzellen auf Feldern außerhalb der Stadt oder eben die auf den Dächern neu entstandenen Urban Gardening Beete. Yay. Natürlich schmerzt jede Träne eines Kleingärtners beim letzten Blick in die liebevoll aufgebaute Laube. Da haben Erwin und Rosa 40 Jahre lang ihren Kleingarten gepflegt, erst 1993 das Plumpsklo gegen ein ordentliches getauscht, weil die Kolonie, allein das Wort, lässt düstere Erinnerungen aufkommen, endlich ans Abwassernetz angeschlossen wurde. Und jetzt sollen sie raus. Wo sollen sie denn hin am Wochenende? In den Park. Oder von den 7.000 Euro Entschädigung einmal im Monat einen Wochenendtrip an die Mecklenburger Seenplatte machen. Dabei könnten Sie dann an Ihre Enkelin Marie denken, die zum ersten Mal realistische Hoffnung auf eine eigene Wohnung hat, nachdem sie 5 Jahre von einem überteuerten WG-Zimmer ins nächste gezogen ist, obwohl sie schon 32 ist, als Sozialpädagogin Vollzeit arbeitet und innerhalb des S-Bahn-Rings in Berlin trotzdem keine Wohnung fand, die sie sich leisten kann. Ein arroganter Scheiß. Der Luxus des einen ist das Leid des anderen. Und der andere ist in diesem Fall nun mal wichtiger. Politik muss gestalten, steuern, Entscheidungen treffen, die manchen wehtun zum Wohle von vielen. Politik ist nicht dafür da, auf die zu hören, die die stärkste Lobby haben und mit überholter Tradition argumentieren. Ich hab Dick Schrebergarten, ne? Okay. Das ist recht radikal und sehr autoritär. Es muss ja auch gar nicht jeder Kleingärtner enteignet werden. Jeder Fünfte genügt. 80% können dann weiter ihren Rasen pflegen, Karotten anbauen, im Sonnenstuhl liegen. Okay, und das Ding ist halt, dass der Autor schreibt, dass das ein Luxus des anderen Leid ist. Das ist, finde ich, eine von den furchtbarsten Aussagen, die du treffen kannst. Und zeigt am stärksten die Schere im Kopf. Nein, es gibt keinen fixen Wohlstand. Wohlstand kann man für alle schaffen. Alle können was haben. Man muss es nur ordentlich organisieren und sich entwickeln lassen. Aber die Idee, dass das ein Luxus des anderen Mangel ist, das ist ein furchtbarer Gedanke. Was ich lustig finde, ist halt einfach so die Beschreibung von dem Paul Wrusch, Jahrgang 1984. 1984. Der Schrebergarten ist verstaubte Bundesrepublik, ist Spießertum und Egoismus, ist Abschottung gegen Fremde, Angst vor Veränderung und überhaupt auch oft rechts. Bedenkt man die zahlreichen verwitterten Deutschlandflaggen, die über fast jeder Gartenkolonie wehen. Tut mir leid, Paul Frisch, du bist eine Nullnummer, eine absolute Nullnummer. Schwarz-Rot-Gold hat nichts mit rechts zu tun. Das hat was mit Freiheit zu tun, aber das versteht so jemand wie du nicht. Wie erfolgreich hat denn der bitte schön Soziologie studiert, wenn er halt einfach hingeht und Leuten ihre Lebensbedingungen halt vorschreibt, anstatt sie zu beschreiben? Das ist halt irgendwo echt traurig, Mann. So, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass man auf den hören sollte. So, ist jetzt meine Meinung. So. Ja, wie diese Meinungspieces, dass die so gefragt sind, ne? Also meine Eltern hatten auch mal einen kleinen Garten gehabt, haben den aber aufgegeben, weil das halt irgendwo nicht so diesen Stil von Dacha hat, wie man das in Russland hat. Das ist eher irgendwo ziemlich nervig, so ein kleines Grundstück zu haben. So, ich verstehe den Sinn davon, aber es ist irgendwo zu viel Arbeit. Deswegen würde er mich dann auch enteignen kommen. Toll. Also mit dem eigenen Garten war ja früher immer ein bisschen üblicher, dass den Leuten, also hier im Ruppefass, so dass man den Leuten, die das nicht haben konnten an ihren Wohnhäusern, dann damit die Möglichkeit gegeben hat. Das ist aber doch alles so verstaubt, so scheiß Bundesrepublik. Rechts. Hör doch auf und rechts ist es auf. Ey, der Frusch, der Paul, der hat auch einen Artikel geschrieben, der da lautet: Ode an den Stau, süße Stunden des Stillstands. Oh mein Gott. Also, so Leuten kann man es halt echt nicht recht machen, weißt du? Wenn du es den einen Soziologen recht machst, indem du aus der Stadt ins Land ziehst, ja, dann ist das halt irgendwo gut. Aber die anderen sagen, das ist voll verstaubt und schlecht. Ja, sorry, Mann. Ich möchte jetzt noch mal auf eine Sache zurückkommen, wenn ihr euch ans Thema von vorhin zurückdenkt, ja, mit den Sockpuppet-Accounts, Tagesschau, Faktenfinder, ZGI und die würden ja so abstruse Thesen in den Raum stellen. Und die Thesen wären ja so abstrus, das würde ja sonst keiner sagen und deswegen sind die halt so kontrollierte Opposition oder halt Sockpuppets oder False Flag, wie die es nennen. So, ja, ich meine, wir haben hier jetzt schon mehrere Beispiele gehabt, die ein ähnliches Niveau erreicht haben, wo man schon fast an Satire denken kann, aber die meinen es tot ernst. Ja, und gerade das mit der Enteignung, ja, hier enteignet die Leute, das wurde auch in dem Artikel quasi als Beispiel genannt. An solchen Formulierungen kann man ja sehen, dass es irgendwie nicht ernst gemeint ist. Ja, haben wir gerade gesehen, enteignet doch die Kleingärtner. Ja, ist das jetzt auch ZGI, irgendwie Sock Puppet, False Flag? Nee, das ist ernst gemeint. Ja, die Taz ist schon dem ZGI sehr nah. Hab ich oft das Gefühl. Halt genommen und steht halt nicht in der Kritik, ja. Und nochmal, solche Aussagen, mit solchen Aussagen irgendwie was zu rechtfertigen und auf der anderen Seite das total zu ignorieren, das ist einfach so bescheuert. Was ist das hier? Ist das ein neues Imprint von den Leuten, die früher in den anderen pleitegegangenen Imprints gearbeitet haben? Ja. Nee, das ist auch sowas hier, so Hartwigs, ne? Supernova ist Journalismus mit Haltung, links divers, feministisch und mit Style. Den Rechten überlassen, was? Ja, die Haltung links divers und feministisch mit Style den Rechten überlassen. Okay, alles klar, dann wissen wir Bescheid. Ja, die haben das heißt, so, hat HTML studiert, ja. Politik, unser Knast bleibt nazifrei, jetzt Antifa hinter Gittern, linke Hegemonie hinter Gefängnismauern, oh. Eine Gruppe Antifas will den rechten Häftlingen zeigen, das ist unser Knast. Das ist richtig gut, Alter. So, du hast es geschafft, Mann, du bist hinter Gittern. Ja, wir haben, nee, ich finde das gar nicht so lustig, weil wir haben doch gerade erst gesehen in Brasilien, wohin das führt, wenn Leute so ein Lagerdenken im Gefängnis ausleben. Da wurden wie viele? Ich glaube, 15 Leute wurden geköpft von ihren Bandengegnern. Also ich fände es eigentlich besser, wenn wir die politischen Kämpfe nicht in den Knast tragen würden. Nach der Arbeit noch ein Paper lesen, in der Fitte richtig abschwitzen, die fünfte Low-Carb-Diät. Der Leistungsdruck des Neoliberalismus dringt tief ein in jede Pore der Gesellschaft. Faulheit hingegen wird abgewertet. Nichts tun ist für die Deutschen schlimmer, als der ungemähte Rasen oder die Rechnung im Restaurant zu teilen. Genau. Der kapitalistische Leistungswahn führt zu mentalen Problemen, Burnouts und zerstörten Beziehungen. Und vor allem von Rassismusbetroffenen wird das Recht, faul zu sein, abgesprochen. Um akzeptiert zu werden, wird erwartet, dass sie ihren Wert für die Gesellschaft schaffen. Genau, ja. Und im Sozialismus oder im Kommunismus oder in was immer du dir da vorstellst, gibt es ja natürlich keinen Leistungsdruck. Nee, Leistungsdruck gibt es nur im Kapitalismus. Das ist ja nicht so, dass wir uns weg von Leistungsdruck entwickelt haben als Gesellschaft so und dass jetzt Maschinen so nach und nach überlassen, dass wir halt Sachen vereinfachen, damit Leute mehr Freizeit haben, anstatt die ganze Zeit in der Fabrik rumzustehen. Weißt du, so, ja, tut mir leid, Alter. Wenn du in der Höhle leben willst, dann geh doch in der Höhle wohnen, Mann. Darf man überhaupt faul sein im Kapitalismus? Und was ist die postmigrantische Angst vor Faulheit? Weißt du, wenn du da gerade Mann genannt hast, OPEX? Mhm. Ich glaube, jetzt gibt's Ärger mit Wei. Ja, ne, schlimm sowas. Eieiei. Ja, aber so, das ist so fucking dämlich, Mann. Weißt du, wenn du Leute hast, die ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen und sozusagen nicht mehr arbeiten gehen müssen, dann ist es für die einen Leute, die sich das alles herbeirufen, so halt so wünschen, ne, so ein richtig gutes Ding eigentlich, ne? Aber eigentlich ist es eher ein schlechtes Ding, weil die Leute im Endeffekt nicht wirklich ja mehr eine Aufgabe so im Leben haben und sind dann irgendwo aufgeschmissen. So, man braucht so eine Form von Routine, man braucht irgendwie eine Beschäftigung im Leben und nicht einfach nur, ja, existier mal vor dich hin, so. Nee, nein, das ist auch nur existierend und nur gut als Kontrast eben zu Arbeit. Wenn du Arbeit abschneidest und nicht mehr hast, ja, dann hast du auch keinen Wert für deine Faulheit mehr. So, Junge. Scroll doch noch mal kurz runter, damit wir sehen, von wem das alles auch ist. Ich meine, sonst. Vor allem, weißt du, so dieses Ding, diese Mentalität, weißt du, dass man sich selbst verwahrlost auf Kosten anderer, sozusagen, um ihnen eins auszuwischen. So, Mädel, im Endeffekt bist du die Verwahrloste und es ist halt so dämlich, Mann. Ja, da, ja, genau. Ja, oder so. So, das sind die Leute, die hinter diesem Text stecken. Ja. Ja, und sie können dann nur dahinter stecken, weil eben Kapitalismus funktioniert und ihnen erlaubt, halt so fett und faul zu werden. So, meine Güte, Alter, im Kommunismus, im Sozialismus hast du den Slogan, wer nicht arbeitet, der nicht isst. Wir haben rechts eine der Initiatorinnen dieser Geschichte mit dem Campusrassismus und links Frau Jagubi-Fahrer für die Leute, die uns nur zuhören. Super. Man, ehrlich, Alter, die können nur faul sein, weil... Nee, die können auch saugut rumheulen und betteln. Ja, aber es wird ihnen erlaubt. Das ist der Grund, warum sie das können. Und sie sehen das nicht mal ein. Das ist buchstäblich einfach Privilegien, die sie haben, die sie nicht einsehen. Andere Leute arbeiten dafür, dass sie nicht arbeiten gehen brauchen. Ach. Tja, solche Leute wurden in Sparta in große runde Löcher geworfen damals. Hä? Und manche Leute finden das gut. Das ist ästhetisch jetzt. Reject Modernity, Embrace Tradition. Ja. Der Sparta-Fetisch ist kultureller Krebs. Sprach der Kulturmarxist. Der Mythos vom großen, mächtigen Kriegerstaat hat die Gesellschaften für tausende von Jahren verzaubert. Jetzt ist der Treibstoff für ein globales, faschistisches Movement. Cool. Gott, ihr fucking Assholes. Das ist wirklich... Sparta einfach, okay? Fucking Sparta. Dieses kleine Ding, was halt schon ziemlich interessante auch Strukturen hat. Also die hatten zum Beispiel Frauen die Möglichkeit überlassen, das Land zu vererben, wenn ihr Ehemann stirbt. So, weißt du, so, die haben dann im Endeffekt super viel Land angehäuft, einfach weil sie halt einfach das Land von ihrem Ehemann so zu einem Teil oder zu einem größeren Teil halt bekommen haben und konnten halt immer mehr und mehr Land und somit auch politischen Einfluss bekommen, soweit, dass das halt irgendwo mal eingesehen werden musste von den ganzen High Councils. So, von den hohen Reden. So. Also, das ist schon recht progressiv, ne? Aber darüber will ja keiner reden. Nö, nee. Nehmen uns das raus, weil Sparta uns nicht passt und das ist Faschismus. Und natürlich geht es auch um den Film und den Comic, der dem Film vorausging, von Frank Miller, 300. Und es wird natürlich Anti-Emigranten Propaganda ist das und rassistisch ist das und überhaupt und sowieso und natürlich, aber man muss halt diese Legende, diese 300er-Legende auch verstehen. Man muss auch verstehen, was dahinter steckt. Man muss auch sehen, dass das Kriegspropaganda war, dass Überhöhung und Übermenschlichkeit sozusagen, die ja fast den Spartanern dazu geschrieben wurde, dass das Propaganda war. Und wer heute das sozusagen nimmt und sagt, aha, so war das damals, habe ich ja in 300 gesehen, das sind alles Nazis, das ist ein widerlicher Schlag ins Gesicht einer Zivilisation, die es schon lange nicht mehr gibt. Also das ist völlig, völlig unsinnig. Und das ist widerlich, die armen Spartaner dazu zu missbrauchen, für sein politisches Virtue Signaling. Und dann werden natürlich die Athener gegenübergestellt, die viel besser waren und viel demokratischer. Da wird dann aber komischerweise vergessen, dass nur Voll-Athener in Athen eine Stimme hatten und weder Frauen noch normale Leute da bei der tollen Demokratie mitmachen durften. Also das ist so... Damals war alles noch in Ordnung. Nein. Aber es war... Erzählen, dass es jetzt eine Neuverfilmung von Sparta gibt mit dem Herrn oder der Dame hier. Doch, ja? Sparta und das Einhorn wird es heißen. Sparta und das Einhorn, nice. Ja, Untertitel Diversität ist Stärke. Genau. Nee, die fanden sich alle gut. Die Merkel war zwar auch da und so, die Leute der Söder und so waren auch eingeladen. Die haben aber nichts gemacht oder so, haben nicht geboot. Aber einige andere haben geboot und der Stern geißelt das hier, die hätten sich nicht gut benommen. Ich meine, vielleicht fanden sie auch die künstlerische Darbietung nicht so gut oder so, aber die gute Frau Mann Brickwien eben hat den Tannhäuser gespielt und da waren eben nicht ganz alle einverstanden, offenbar. Fand ich ganz witzig. Ja, wobei halt man sagen muss, die hat nicht auf der Bühne gesungen, sondern es war eine Nebenveranstaltung. Also es war jetzt nicht so, dass es die Hauptdarstellerin. So habe ich es zumindest verstanden. Ja, aber dass das halt vielleicht nicht... Ich meine, warum versucht man... Das ist saudumm eigentlich. Warum versucht man dann gerade in Bayreuth dem deutschesten aller deutschen Musikorte und dem Zentrum des musikalischen Konservatismus. Warum versucht man da sowas? Ich bin überrascht, wie viele Aufführungen sind doch schon sehr modern. Ich bin eher überrascht, dass es so noch nicht vorgekommen ist. Gut, das Bild, ist das jetzt wirklich ein Bild von der Veranstaltung? Weil das ist schon eine sehr moderne Auslegung, vor allem mit dem Einhorn. Ne? So, und gute Verarsche, der Stern, Spitze. Also wie gesagt, nicht gesungen, nicht gesprochen, wurde aber ausgebucht. Naja, das ist dann vielleicht schon eher kritikwürdig. Jo. Pupillen sind faschistisch. Ah nee, Schüler. Ja, hier sehen wir auf der linken Seite Imperator Vespasian und rechts seinen Gehilfen. Das ist ein Vater und ein Sohn aus England, die gerne, wie man, ich weiß nicht, ob das die Zuschauer sehen können, mit kleinen Modellpanzern spielen. Also Vulgo, auch Tabletop-Hobby genannt. Also die stellen, ich habe mir mal ihren YouTube-Kanal angeschaut, also von historischer über Fantasy bis zu allen möglichen, haben die tausende von Figuren zu Hause. Und es gibt ein Spiel, das heißt A Very British Civil War, das praktisch so eine alternative Zeitschiene hat, in der Oswald Mosley, der Nazi-Führer sozusagen, damals in Großbritannien in den 40ern, der halt wollte, dass UK auch faschistisch oder nationalsozialistisch wird. Den Blitz als Logo. Und der hat halt, der hat in dieser parallelen Zeitlinie halt England übernommen. Und daraufhin gibt es einen Bürgerkrieg. Und man kann in diesem Tabletop-Spiel halt gut und böse spielen, wie das so ist, weil man hat meistens zwei Spieler und man braucht einen Grund, warum die kleinen Figuren sich gegenseitig umbringen sollen. Und man konnte auch die Faschisten spielen. Und dann haben die ihre Modelle gezeigt auf YouTube und haben wohl auch Spiele gezeigt. Und irgendwann kam die Polizei, weil jemand aus der Schule den Jungen angeschwärzt hatte. Das könnte sein, dass das ein Faschist ist. Woraufhin diese Leute irgendwie 6 Monate Funkstille haben walten lassen, weil ihnen das ruckzuck über den Kopf gewachsen ist. Sie haben sogar einen Teil ihrer Modelle verkauft, irgendwie, weil sie keinen Spaß mehr an dem Scheiß hatten. Ja, aber wenn man dann, also das einzig Beruhigende an diesem Artikel ist eigentlich die Reaktion, nämlich, dass die beiden wieder da sind und das jetzt weitermachen und auch so ein Erklärungsvideo gepostet haben und dass die Polizei der Schule gesagt hat, sie sollen sie gefälligst mal am Arsch lecken, aber freundlicher natürlich. Wenn sie das nächste Mal ihre Zeit verschwenden, könnte das rechtliche Konsequenzen haben. Und das finde ich auch genau die richtige, hat mich von der britischen Polizei ein bisschen gewundert, aber es ist genau die richtige Haltung. Es kann ja wohl nicht sein, dass jemand, demnächst werden doch alle Leute, die sich mit Geschichte im weitesten Sinne auseinandersetzen, da ist ja auch Hitler drin. Ja? Ja, also. Vielleicht muss man die auch melden, Geschichtsprofessoren und diese ganzen verrückten Archäologen und so. Das ist halt schon heftig. Also. Und guck dir die zwei doch an, bitte. Ja. Faschisten. Ja, keine Ahnung, das, was der Junge da trägt, ist ganz schön dunkel und rot und weiß und so. Also, ja, und die Palme war ja auch hier, diese Palme war ja auch auf den Kisten vom Afrika-Chor drauf, die der Vater da. Vielleicht, also, und da hinten der Topfhelm, der da stand, könnte Deus Vult heißen. Happy Birthday, Habermas, your philosophy has failed us. Weil seine Philosophie uns zum Beispiel bei Gamergate auch nicht weiter geholfen hat. Wie soll ich sagen? His works. Also ich habe Zizek auch schon mal gehört, dass der Habermas nicht recht gehabt hätte an verschiedenen Stellen. Von Zizek? Ja. Ja, aber der Zizek, der ist ein professioneller Clown und eigentlich eine wandelnde Parodie. Also sozusagen ein Intelligenztest für Intelligenz. Das haben wir schon verstanden. Ja. Yeah. Nee, weil ein Zizek darfst du eigentlich nicht ernst nehmen. Ja, deswegen fasst er sich bestimmt auch so oft an die Nase, weil seine unsichtbare Clownsnase ihn kratzt. Ja, nein, ohne Spaß. Ich glaube, er weiß, dass er Bullshit redet und kratzt sich deswegen immer an der Nase, weil er weiß, dass er lügt. If you don't stop, you go to Gulag. Nein, und hier wird halt Habermas wird halt hier auseinandergenommen, dass seine Kommunikationstheorie nicht funktioniert, weil es ja Brexit gibt und weil es Gamergate gibt und ja, der hat halt eine Kommunikationstheorie entwickelt, die halt auch Humbug ist, weil er halt Freud und Marx geheiratet hat in seiner kritischen Theorie. Und außer um Leute zu nerven, bringt halt seine Theorie nicht so wirklich viel was. Und ja, selbst. Ich hatte damals von dem Zizek, wenn ich das ganz kurz sagen darf, hat er ja irgendwie gesagt, der Habermas wäre so der Meinung, dass man irgendwie seinen Nachbarn oder so immer gut kennen müsste, damit man Verständnis aufbringt und Empathie und dann sich nicht mehr bekriegt oder so. Aber Zizek war dann der Meinung, dass es vielleicht auch irgendwie anders gehen muss, dass man sich nicht bekriegt, obwohl man sich nicht leiden kann. Das ja. Was sind das für revolutionäre Ideen, Mammon? Das ist witzig. Aber was ich doch gern wissen wollte, wo hat uns denn Habermas nicht gegen Gamergate geholfen? Ah, die Autorin meinte, warte. Obviously, the main example Geuss uses here is Brexit. Also Geuss ist jemand, der den Habermas schlimm kritisiert. Und die Autorin des Artikels oder der Autor, der hat halt sich auf die Kritik von dem Geuss gestürzt, um den Habermas zu kritisieren. But he could equally have cited no platforming controversies at universities as well as something like Gamergate. Almost every day gives us another example of the sort of things that Geuss, or rather are Geuss more obsessively plugged into the internet and popular culture, could have raised in support of his argument. Dass halt seine ideale Speech-Communication-Situation halt niemals stattfindet. Weil Habermas meint halt, dass es eine ideale Form der Kommunikation gibt und die wird aber nie erreicht, meinte der Geuss. Und ich weiß nicht, wenn man Philosophie ordentlich erklärt, dann hört sich das so unglaublich lahm an. Aber ja, da habt ihr es. Habermas hatte Unrecht. So. Und das Schlimmste an dem Artikel ist noch, his work, which is typically take the form of vast multi-volume tracts, have all the forbidden difficulty of a Derrida or Foucault or Deleuze or Guattari, but none of their outre edge. Indeed, Habermas is sometimes cast of the leading philosophical exponent of the European Union. Und wenn ich mir da schon die Autorenliste, also die Philosophenliste angucke, ja, er wird mit Derrida, Foucault, Deleuze, Guattari verglichen. Aber wenn man die alle zusammenpackt und sagt, das ist alles mehr oder weniger dasselbe, dann kommen die ganzen Autisten rausgekrochen und sagen, nein, aber der Foucault und der Derrida, die hatten auch ganz große Felder, wo sie sich nicht einig waren. Und ich denke mir, nein, du kannst selbst ein Habermas da ein Stück weit mit reinpacken in den Postmodernismus. Und Adorno war ein Proto-Postmodernist. Da habt ihr es. Ja, ah, George Orwell, das ist auch ein Klassiker. Politics in the English Language, sollte jeder gelesen haben. Ja, das war's auch schon. Das ist ein sehr wichtiger Text, also ein sehr klassisch wichtiger Text, sollte man kennen. Ja, hier haben wir die Rubrik Neues von alten Bekannten. Gizmodo Media, also jetzt GO Media, also das, was dieser Investment- oder Medieninvestment-Konzern Univision verkauft hat, nämlich die Reste von Gawker, sind jetzt einem Investmentbanker zum Opfer gefallen sozusagen. Und dieser Artikel beschwert sich halt ganz bitterlich darüber. Das ist lustig, weil das ist selber auf einem Outlet von Gizmodo erschienen. Und die Autorin sagt da drin auch, dass man versucht hat, sie zu behindern und sie praktisch ihr gesagt hat, sie soll das nicht veröffentlichen etc. pp., was natürlich fragwürdig ist. Aber auf der anderen Seite ist es auch so unsagbar blauäugig geschrieben. Da wird halt gesagt, ja, dieser Spamfeller, der das gekauft hat, der hätte halt Leute da installiert, die mit denen der schon mal zusammengearbeitet hat, über Frauen. Ja? Also da waren Frauen in Führungspositionen und er hat dann einfach da seinen alten Kumpel, weißer alter Mann, hat den da genommen und hat den da hingesetzt. Und da sind viele Pox halt nicht und Bipox und nicht mit zurechtgekommen. Aber ich frage mich manchmal wirklich, auf welchem Planeten diese Leute wohnen. So, ja, der kauft das doch nicht, um euch einen schönen Tag zu machen oder sonst irgendwas, sondern der kauft das, weil er da ein Investment drin sieht und eine Möglichkeit irgendwie auch, ja, seine Clique da reinzusetzen. Wundert euch das? Oder habt ihr irgendwie das Gefühl? Genau, das bei dem Investment. Ich will mal beim Investment bleiben, weil das fand ich auch den Knaller an diesem Artikel. Das, was du gesagt hast, hundertprozentig. Ja, die haben halt kritisiert, ja, die Stellen wurden nicht frei ausgeschrieben, sondern der hat da einfach Leute aus anderen Konzernen, mit denen er schon zusammengearbeitet hat, hingesetzt. Ja, ach, das ist normal, was? Weil der hat das Ding gekauft Und was macht er als nächstes? Er verändert die Art und Weise, wie es arbeitet, damit es wieder profitabel wird. Und genau das wurde ja auch kritisiert. Der ist gekommen und dann hat er auf einmal hier alles verändert, was wir gemacht haben. Ja, ach nee, sei doch froh, dass er dich nicht gefeuert hat, dass du noch deinen Job hast. Meine Güte, was ist denn hier los? Das ist krass. Und die Dame hier, die hier rumgebitscht hat, die hat wohl in mehreren Publikationen, auf mehreren Blogs negativ geschrieben. Also wie gesagt, die soll wirklich froh sein, dass sie ihren Job noch hat. Das ist unglaublich. Was für eine, das ist nicht mal mehr Blauäugigkeit, das ist einfach... Unwissenheit, Ignoranz, ich weiß es nicht. Aber ich meine, wir werden jetzt den Artikel nicht durchgehen, weil der ist so ewig lang. Den könnt ihr euch gerne, wenn ihr gerne das Gejammer von 15-jährigen Mädchen hört, denen man ihr Lieblingspony weggenommen hat oder so. Es ist wirklich erschreckend, wie wenig Ahnung von professionellen Geschäften die Leute haben, die in solchen Jobs arbeiten. Aber gut, wenn man Gender Studies oder Soziologie studiert hat und dann bei Gawker gearbeitet hat, erwarte ich ja eigentlich. Aber der Artikel ist so endlos und es ist nur Geweine, bis auf diese Geschichte, dass man halt versucht hat, die Veröffentlichung zu unterbinden und die Recherche torpediert hat. Es geht dann noch um eine Online-Umfrage, die halt der Crew nicht gefallen hat, die aber halt der Chef einfach gesagt hat, hier, du mach mal so eine Online-Umfrage, die überall aufpoppt. Und das hat der Typ dann auch einfach gemacht, ohne die anderen zu fragen. Und nicht mal die GO Media eigene Gewerkschaft ist gefragt worden. Das ist so, in welchem Wolkenkuckucksheim lebt ihr eigentlich? Naja, alte weiße Männer sind doch dazu da, um dir Geld zu geben, damit du deinen wichtigen Aktivismus betreiben kannst. Auf jeden oder Fall. Ja, genau, die sehen sich nicht als Journalisten, sondern als Aktivisten. Ja, die sollen das Geld geben, um deren Aktivismus zu unterstützen. Das wie ist das denn das letzte Mal? Ins Tagesgeschäft. Wie ist das denn das letzte Mal für Gorka ausgegangen, als die voll aktivistisch unterwegs waren? Weiß das noch jemand? Fantastisch. Ich glaube, Hulk Hogan hatte was damit zu tun, der Peter Thiel. Es war ja auch mehr das Boulevard, was denen das Genick gebrochen hat, nicht so sehr der Aktivismus, würde ich mal denken. Ja, aber auch, das war ja auch so eine Form Aktivismus mit, wir müssen gegen diesen weißen Serial Harasser und echt? Okay. Nee, glaubst du nicht, das hätten die mit einem Pock genauso gemacht? Nee, das nicht, aber ich dachte, die haben jemanden, mit dem sie es machen können und weil sie halt so Boulevard-Heinis sind, die sich auf Kosten von dem dann irgendwie da Storys beschaffen können, haben sie es halt gemacht, also so niedrige Beweggründe halt. Aber apropos Medienübernahmen, habt ihr eigentlich schon mitbekommen, dass Axel Springer jetzt in Zukunft, also da läuft gerade eine Kampagne, um die Aktien von denen zu übernehmen, von irgendeinem Investor. Hat irgendjemand gemerkt? Nein. Ja, dann werde ich mir das nochmal genauer angucken. Ich habe das nämlich auf jeden Fall mitbekommen. Oh, das könnte interessant sein, ja. Weißt du irgendwas, woher der kommt, der Investor? Ja, aus dem Ausland, aber ich weiß nicht mehr genau, woher. So ein 3-Buchstaben-Kürze. Aber ja, da gab es auf jeden Fall jetzt die Aktionäre wurden angeschrieben, dass sie ihre Aktien verkaufen sollen oder also halt an die abstoßen sollen. Das ist so die erste Phase. Groß, Gravis, Robert, KKR. KKR, genau. Ja, und Leute, wenn ihr ein Familienunternehmen habt, das gut läuft, wenn ihr ein Familienunternehmen habt, das gut läuft und die auch vom Niveau her unterirdische, aber profitabelste Zeitung in Deutschland irgendwie verlegt, dann macht keine AG draus. Gibt nur Ärger. Ja, interessant, habe ich auch noch nicht mitbekommen. Habe ich auch gerade nur gesehen. Aber wenn KKR da einsteigt, dann gehen die davon aus, dass Springer ausbaufähig ist. Sonst würden die das nicht machen. Ja, es wurde auch gewollt. Sexismus und Hattelsbech in der Spielszene. Einer von wenigen, die noch Geld verdienen mit Journalismus in Deutschland, soweit ich weiß. Ja, definitiv. Also in einer anderen Welt würde ich dafür plädieren, dass es irgendwie 10 Schläge auf die Fußsohlen gibt, wenn man einen Artikel über Gaming mit Videospiele sind eines der beliebtesten Hobbys und Frauen knapp die Hälfte. Ja eben, das ist wieder so typisch dieses Ding, dieses, wir sagen erstmal drei richtige Sachen, damit wir danach lauter Scheiße erzählen können, dieser Trick. Ich weiß nicht, wer es letzte Woche im Chat war, aber ich habe sehr über Banana Sucuk gelacht. Und so heißt die Frau bei mir ab jetzt. Banana Sucuk. Ja. Ja. Aber ich frage mich halt, was die Bundeszentrale reitet, sowas ja. hier zu finanzieren. Ja, also ich gehe davon aus, weil es ist eigentlich auch ihre greatest hits, ne? Mal wieder aufgewärmt. Inklusive dieser Formulierung, das FBI hätte sich mit GamerGate beschäftigen müssen, ohne zu erklären, was dabei rausgekommen ist. Ich meine, das ist ihre Standardfloskel, ne? Und ich weiß nicht. Ist das Nachdruck? Die haben sich damit beschäftigt und haben herausgefunden, da ist nichts. Ja, beschäftigt. Ja, den Text setzt aber doch in der Schublade liegen und jeder, der den kaufen will, der kauft den dann eben. Ne? Ja, ich glaube, das wird so laufen, dass irgendwelche Leute denken sich so, ja, was könnten wir machen? Ja, machen wir was mit Gaming so. Und dann geht es irgendwie los. Dann kommen wir hier, sagt einer was zum Gaming. Und den könnte man noch mal fragen und den könnte man noch mal fragen. Und ja, jetzt braucht man noch irgendwas richtig gesellschaftlich Relevantes. Ja, hier hat die Dingens halt irgendwas geschrieben mit Sexismus und so. Ja, aber guck dir mal, wir haben ja die Titel der Texte hier rechts. So. Annäherung an die deutsche Digitalspielbranche, Wettkampf Gaming, Sport oder Spielerei, Jugendmedienschutz und digitale Spiele, Creative Gaming zum subversiven Potenzial digitaler Spiele. Ich sehe hier keinen einzigen Artikel, der sich irgendwie einfach mal mit positiven Aspekten auseinandersetzt. Uns freut, nee. Ja, oben drüber noch? Computerspiels, das kann ich nicht lesen. Was jetzt? Die da oben drüber über Not Made in Germany ist ja noch so ein Balken mit dem anderen Artikel, der da noch drin ist in der Broschüre. Kleine Philosophie des Computerspiels. Okay. Das habe ich noch nicht gelesen. Vielleicht sollten wir da uns mal länger mit beschäftigen. Wir hatten doch sowieso was ins Auge gefasst wegen Gamergate. Das wäre ja ein mögliches Thema dafür. Ja, das stimmt eigentlich. Bei der kleinen Philosophie des Computerspiels, da habe ich den Autor schon angeguckt. Der hatte was mit kritischer Theorie zu tun. Yay! Aber ja, Elbe, das ist meine Lieblingstheorie. Davon kann ich gar nicht genug. Genau. Ich habe mal von einem studierten Menschen gehört, das wäre einfach nur Dinge hinterfragen. Ja, ich stehe manchmal sogar nachts auf und hinterfrage Dinge. Genau. Und ja, Banana-Sucuk. Und das Lustige ist, also der Autor, das ist der Professor Dr. Daniel Martin Feige, der hat auch mal eine Lehrinhalte gehabt, die sich darum gedreht haben, wie ähnlich Foucault und Nietzsche sich sind. Und das letzte Mal beim Gelbe Angst Stream hieß es, dass ich das nicht genau erklärt habe, warum Nietzsche und Foucault sich ähnlich sind. Und hier lehrt der ganze Studiengänge darüber, dass das der Fall ist, was ich echt lustig fand. Das habe ich auch krass ähnlich gedacht. Die GameStar, welch hoher Besuch in unserer bescheidenen Hütte. Wie viel zahlt Epic für Exklusivspiele? Indie-Entwickler enthüllen Deal-Details. Ja, das ist eine Kontroverse. Normalerweise interessiere ich mich nicht so für diese ganze Game-Ökonomie, aber das habe selbst ich mitbekommen. Ich erzähle es kurz und ihr korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage. Ich erzähle einfach, wie ich es mitbekommen habe. Das ist ein Spielentwicklerteam von zwei Leuten gewesen, die mit anderen Freelancern zusammen ein neues Spiel entwickelt haben. Und die haben über einen Kickstarter quasi das Geld für dieses Spiel zusammen bekommen, um das entwickeln zu können. Und haben es halt angekündigt, für verschiedene Plattformen rauszubringen. Und haben sie jetzt einen Deal geschlossen mit Epic. Epic ist ein Game Store wie Steam, also eine Plattform, wo man Spiele kaufen kann und man muss diese Dinger im Hintergrund laufen lassen, während man die Spiele spielt. Und Epic hat denen quasi einen Exklusivvertrag angeboten, dass die quasi, wenn die das Spiel nur über den Epic Store verkaufen, mehr Geld bekommen, als sie jemals hätten einnehmen können über Verkäufe. Also die haben denen sehr viel Geld dafür geboten. So, und jetzt fühlen sich quasi die Leute, die ursprünglich Geld gegeben haben, um das Projekt zu realisieren, so ein bisschen verraten, weil sie ja quasi per Crowdfunding dieses Indie-Projekt gesteuert haben und die jetzt quasi sich total ausverkauft haben. Habe ich das ungefähr richtig dargestellt? Ungefähr. Man kann aber einige Spiele auf Steam auch offline spielen. Ja, es geht ja wahrscheinlich um die Exklusivität, ne? Das Ding ist aber, natürlich ist das sofort mit einem Shitstorm belegt worden. Ne? Die Leute, die sich geäußert haben, waren sofort entitled Pissbabies, Gamergate, wahlweise alles mögliche andere. Also es ist im Moment wieder ziemlich, geht hoch was her. Es gibt ja auch noch so eine Geschichte, dass eine von den großen Konferenzen in Amerika eine Liste verloren hat mit Telefonnummern, Namen, Adressen von diversen Leuten aus der Spielebranche. Und das ist jetzt rausgekommen und jetzt wird die Dame, die Sophia Nawitz, die hatten wir auch schon öfter, die wird jetzt, der wird jetzt gesagt, ja, sie hätte praktisch das geleakt, weil sie darauf hingewiesen hat, dass es dieses Datenleak gibt. Und es geht gerade wieder ordentlich rauf und runter. Ja, und hier haben wir Schildbürgerstreiche. Ne? Wenn du gerne hier irgendwie Politiker mit Ablaufdatum bist, wie der Herr Oettinger, was machst du dann in der heutigen politischen Kultur? Du machst eine Politikberatungsfirma auf. Du fängst schon während deiner Amtszeit, die noch läuft, mit den Vorarbeiten dazu an. Setzt deine Frau als Geschäftsführer ein oder seine Lebensgefährtin. Ja, und dann kann man direkt nahtlos, der Juncker hat es wohl auch abgesegnet, das ist in Ordnung, weil er ja erst nach seinem Ausscheiden aus der Kommission, erst wenn er damit aufgehört hat, dann will er sich ja um seine Firma kümmern. Ich finde das so dermaßen anstandslos. Das ist, weißt du, als wenn du nicht genug hättest, Oettinger. Möchtest du jetzt noch über Uschi von der Leyen, Berater für alle Pläne, möchtest du jetzt auch noch mitverdienen? Ist das eigentlich schon Insiderwissen oder? Nein, niemals. Ich finde es maximal armselig. Es muss so sein. Anders wäre das doch nicht in Ordnung, sondern wäre wir eine Bananenrepublik. Weißt du? Fast jede Nacht brennt in Berlin ein Auto. CDU erwägt Kopfgeld. Law and Order. Ja, in Berlin. Ja, in Berlin gibt es sehr, sehr viele Brandopfer und ja, das ist schon fast ein Jugendsport. Das passiert nicht nur bei irgendwelchen Demonstranten. Mittlerweile passiert das auch nicht mehr in den üblichen Problembezirken Friedrichshain, Kreuzberg, sondern eigentlich auch relativ flächendeckend. Das Problem gibt es seit 15 Jahren oder so. Ich habe, wo ich die Meldung gesehen habe, habe ich mal ein bisschen angeguckt und keine Ahnung, irgendwelche Bürgerinitiativen, die dagegen vorgegangen sind, die haben schon vor 10 Jahren aufgehört, irgendwie Statistiken darüber zu führen und zu versuchen, da irgendwie mal Aufmerksamkeit für zu erregen, dass sich da mal irgendwas ändert. Das geht einfach immer weiter. Da aber Brandopfer. Die CDU legt jetzt ein Kopfgeld. Das ist nicht das erste Mal, dass sie das machen. Und die CDU in Berlin ist eher ein Witz, ohne irgendwem zu nahe treten zu wollen. Aber es ist einfach so. Ja, aber das ist doch auch der richtige Weg. Heutzutage, es gibt ja eine Schwarmintelligenz. Warum sollst du die nicht nutzen? Und wenn alle oder jeder zweite Bürger in Berlin sich an der Jagd nach diesem Kopfgeld beteiligen würde, hätten wir die Leute irgendwann. Ist ja jetzt nicht so, finde ich jetzt nicht so verwerflich, muss ich sagen. Und Brandopfer gab es auch. Also diese Blockwart-Mentalität finde ich andererseits nicht gut, aber das Problem ist in Berlin einfach so, ja, ich meine, die Leute akzeptieren das einfach mittlerweile. Ja, wir führen das ja auch nicht. Das gar nicht mal funktionieren. Die Leute regen sich nicht genug darüber auf, dass sie da wirklich auch drauf eingehen würden. Glaube ich, das ist vielleicht ein bisschen zynisch gedacht, aber das ist jetzt einfach ein Problem seit so einer langen Zeit in Berlin. Ich glaube, das interessiert die da einfach gar nicht mehr. Die akzeptieren es einfach. Außerdem gab es Brandopfer schon in Sparta. Und darüber denkt er jetzt mal nach. Ja? Streichung von weißer Liste. Japan eskaliert Handelsstreit mit Südkorea. Es geht um ja, also hauptsächlich Chip-Hersteller Samsung und SK Hynix sowie LG Displays sind betroffen, müssen jetzt jedes Mal eine Lizenz beantragen. Und es geht um auch historische Sachen, Zweite Weltkriegssachen, Anerkennung von Opfern. Und generell ist es halt auch opportun, sich gegenseitig da ein bisschen zu bedrängen. Und ja. Das ist was Kompliziertes. Ja, ich hatte das schon mal in einem anderen Zusammenhang. Da ging es, geht es halt auch um die Ziviltechnik. Vorher ging es um die Militärtechnik. Und es geht halt auch darum, dass Japan und Korea, alle Leute denken, das sind die übelsten Verbündeten oder sowas, aber das ist einfach nicht so. Die sind halt beide unter dem Schutzschirm der Amerikaner und die Amerikaner haben schon gesagt, wir ziehen uns immer mehr aus Japan zurück. Dementsprechend baut Japan sein eigenes Militär immer mehr auf und dementsprechend lässt Japan diplomatisch auch ein bisschen mehr die Muskeln spielen. Und da wird halt auch ein bisschen deutlich, dass das halt nicht unbedingt die besten Freunde sind, sondern einfach nur Nachbarn. In Brasilien haben sie den entsprechenden Fachmann oder Chef, eben den Behördenchef, rausgeschmissen. Das hat der Präsident selber angeordnet, wohl, der eben eine Bekanntgabe gemacht hat, dass doch in Brasilien mehr abgeholzt wird, als bisher angenommen wurde. Also ungefähr 100% hat das irgendwie zugenommen in einem Jahr oder so und er hatte dann Satellitendaten veröffentlicht. Und das hat dem Präsident ja überhaupt nicht geschmeckt. Ich weiß ja nicht, ich dachte, das wäre irgendwie aus einer linken Socke, aber es wurde eben nicht so. Ich weiß ja nicht genau. Ja, das ist. Bolsonaro ist keine linke Socke. Bolsonaro wird von vielen Leuten in Wohlfühlfernsehen als der Trump Brasiliens. Und er ist ja auch eher rechtsgerichtet, konservativ. Also. Okay, also das ist aber natürlich dann kein Weg, irgendwie die Nachrichten sozusagen zurückzuhalten. Das hilft ja auch nicht. Ne? Der Bolsonaro ist schon einen Ticken härter drauf als der Trump. Ja, der hat den Ruf eher verdient als der. Muss man dazu auch sagen. Der Bolsonaro, ja, wenn er so halt verschwinden lassen möchte, dann offensichtlich. Oder beziehungsweise wenn er dann so einen Chef irgendwie feuert, das erinnert sich ja doch eher an Erdogan oder so, ne? Ach ja. Russia's attacks on democratic justice systems. Das ist ein Artikel, der sich mal wieder damit beschäftigt, dass eben die Russen Forced Generational Warfare betreiben, also halt Propagandakrieg, mimetische Kriegsführung und das jetzt halt auf der Ordnung vom Putin halt steht, dass man das den Gerechtigkeitssinn angreifen muss, sozusagen, dass man das unterminieren soll, dass man Vertrauen in den Rechtsstaat hat und ganz unten kam auch wieder dieses, oh Gott, wie hieß er noch gleich, dieses eine deutsche Beispiel, was jedes Mal in so einem Artikel vorgetragen wird, the Lisa Case. In January 2016, Russia launched a disinformation campaign in Germany based on a fabricated story about a 13-year-old Russian-German girl named Lisa. Lisa was supposedly kidnapped and raped by Arab immigrants in Berlin. However, after further investigation, investigators discovered that no such occurrence had happened. Was ich mich immer wundere, ist, warum sich die Leute so sicher sind, dass die Russen, wenn sie so eine Kampagne fahren, warum sie nicht auch so Sachen wie unter Hashtag MeToo posten. Oder jetzt mit den Shootings, die in den USA passiert sind, ob nicht unter Hashtag El Paso halt auch solche Bots aktiv sind. Sowas wird nie in den Raum gestellt. Das ist jedes Mal nur Trump wurde gewählt wegen russischen Trolls. Und ich kann einfach nur den Kopf schütteln. Also. Hatten wir vorhin auch schon, ja. Staaten, Armeeabteilungen haben Abteilungen, die das aktiv machen. Und die machen es nachweislich nicht nur im Rahmen von Polizei- und Militäraktivitäten, beziehungsweise diese Militäraktivitäten, die sind auch Teil von Psychological Warfare. Das ist ja der Witz. Zum Teil wissen ja die unterschiedlichen Bereiche gar nicht von den Abteilungen, die schon geschaffen worden sind, die schon vor langer Zeit geschaffen worden sind. Wir hatten auch vor 2-3 Streams, dass die NATO mimetische Kriegsführung ausrufen möchte und jetzt noch eine NATO-Truppe aufbauen möchte, die mimetische Kriegsführung betreibt, nicht nur die Armee. Ja, natürlich ist es so, dass die auch irgendwelche Privatfirmen unter Kontrakt nehmen, ja, Military Contractors, die dann für die arbeiten und das Gleiche machen. Google macht das ja für die, Amazon macht das für die, Facebook macht das auch für die. So, Ich will so einen Job nehmen den ganzen Tag und dafür bezahlt werden. Ja, Mann. Die aktuelle Realität überholt uns gerade wieder ein bisschen links. Es gibt eine exklusive Meldung von der Tagesschau von 20 Uhr. Da geht es um eine Recherche, die ARD zusammen, also ARD Report München zusammen mit anderen Medienvertretern gemacht hat. Und es wird hier gesagt, es gibt exzessive Gewalt, Schläge und Misshandlungen durch Frontex an den europäischen Außengrenzen, Menschenrechtsverletzungen, Prügel, widerrechtliches Zurückbringen auf anderes Gebiet etc. pp. Also unser tägliches Framing gibt uns heute, letzte Woche war es die Polizei, die total gewalttätig ist. Jetzt ist es Frontex. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es eine Kampagne ist. Aber gut, das nur am Rand. How one researcher exposed the Saudis master of disinformation. Ja, die Saudis, die haben auch eine Gruppe, die sich um memetische Kriegsführung kümmert. Und die Daten kommen von Bellingcat. Bellingcat ist auch immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, auch wenn ich den Namen schön finde. Weil who bells the cat? Das kommt von einer Geschichte, wo ein paar Mäuse sich drum streiten, wer der Katze eine Glocke umhängt, damit sie im Haus rumrennen können. Who bells the cat? Daher Bellingcat. Also. Eine Abgeordnete soll nicht nach China dürfen. Sie will sich zwar wehren, aber der Grund dafür ist, dass sie eben schon angekündigt hat, dass sie da irgendwelche Menschenrechtsverletzungen anklagen will, die angeblich an den Uiguren passieren. Ich bin ja nicht ganz so auf dem Laufenden bei den Chinesen. Ja gut, es gibt halt diese Lager, wo die muslimischen Uiguren umerzogen werden, wie es die Chinesen nennen. Ja, wollen sie auf jeden Fall keine Kritik dran hören und möchten, dass die Frau zu Hause bleibt, offensichtlich. Das ist aber inzwischen, gibt es auch mehrere Reisen, die wohl wackeln von deutschen Vertretern, gerade auch wegen der aktuellen Lage in Hongkong. Haben die Chinesen da große Angst, glaube ich, dass da jemand vielleicht was Falsches sagt in der Pressekonferenz oder so? Wir haben ja letztens dieses Ding gehabt, dass der Lindner sich eine Stunde lang hat anschreien lassen von irgendeinem chinesischen. Ich hätte mich auf ihn auch gefragt, wie intensiv denn wohl die Kritik von der Merkel in China immer war. Das hat man ja auch häufig dann, also ich kann mich an Nachrichtenmeldungen erinnern, wo es dann hieß, dass sie das irgendwie auch kritisiert hätte mit Menschenrechtsverletzungen und so weiter. Das scheint ja wohl eher so im Nebensatz gewesen zu sein, höchstens. Also Merkel ist, finde ich, sowieso... Ist offensichtlich nicht, dass sie kritisiert werden von unserer Seite da. Merkel finde ich momentan sowieso großartig. Es passieren so zwei krasse Sachen in der Woche. Und die Alte sitzt irgendwo und nippt an ihrem Wein und lässt sich die Berge schön irgendwie vorbeiziehen. Und ja keine Ahnung. In anderen Staaten sind Leute irgendwie 12 Stunden später sind die Leute da vor Ort und aber hier. Möglichst so lange gewartet, bis sie dann ihren Berater gefragt hat oder sowas zu machen soll. Beziehungsweise dann gewartet, auf was für eine Richtung sich die Presse einigt oder so. Damit sie dann entsprechend nicht in die falsche Richtung läuft. Das kennt man von der Merkel ja auch. Ja, Weltraumstreitkraft. So, ja, verabschieden wir uns mal ganz kurz ins Weltraum. Ja, wir müssen ja immer gucken, was hier bei uns in der Nachbarschaft abgeht. Ja. Schon im Weltraum. Und, vor allem habe ich ja immer so Sicherheitsaspekt im Auge. Und zwar, wer kann unserer Raumstation hier so ein bisschen gefährlich werden? Wir haben da ja die X-35B der Amerikaner, die jetzt schon seit 15 Jahren hier die ganze Zeit immer vorbeifliegt. Ja, und jetzt gibt es schon den Nachfolger, das ist die X-45B. Die haben wir noch nicht gesehen, was die kann. Na, ja, vielleicht tarnt die sich auch noch besonders gut. Russland hat natürlich auch Weltraumwaffen. Das geht von kinetischen Waffen bis hin zu Lasern, die nur dazu da sind, andere Weltraumflugkörper außer Kraft zu setzen. Elektronische Störsysteme gibt es auch. Die Inder haben ja auch ihre Satelliten jetzt vor einiger Zeit hochgeschossen, die auch in der Lage sind, andere Satelliten außer Kraft zu setzen. Bei einem von diesen Raketentests ist ja sogar was schiefgelaufen und die haben einen von ihrem eigenen Satelliten zerstört und einen anderen kommerziellen Satelliten. Ja, das ist nicht so gut gelaufen, aber die Fähigkeit dazu haben die auch. Die Türkei hat auch jetzt die Fähigkeit, im Weltraum Satelliten abzuschießen. Dazu kommen noch einige südamerikanische Staaten. China wird wahrscheinlich diese Fähigkeiten auch haben. Und Frankreich will es jetzt auch haben. Kommen wir zum Artikel. Ich wollte erstmal einen allgemeinen Überblick machen. Ja, wir hatten ja in den 60er Jahren schon mal Star Wars. Ja, also dieses Projekt. Yeah, das waren die 80er. Im Weltraum was stationieren wollten, um sich gegenseitig fertig zu machen. Da kamen dann so verrückte Ideen wie halt diese Sache, wo GoldenEye halt drauf auch basiert, ne? Dass halt ein atomarer Sprengkopf in der Umlaufbahn detoniert wird und auf dem Boden gibt es ein EMP und dann gibt es einen Stromausfall und alles Mögliche. Ja, und wir befinden uns gerade wieder in einem Wettlauf, wer die meisten Waffensysteme in die Umlaufbahn schießen kann. Russland und Amerika sind natürlich im Vorteil, aber die Europäer wollen eigene Kapazitäten aufbauen. Insbesondere Frankreich. Ja, natürlich Frankreich. Ja, weil der Macron ist ja ein Humanitärer und ist ein Menschenfreund und sonst alles, aber trotzdem ist er ein Militarist und deswegen hat er quasi jetzt das grüne Licht gegeben für einige Programme, die von der Florence Parly jetzt vorgestellt wurden. Was sie im Endeffekt machen wollen, die wollen mit verschiedenen europäischen Ländern zusammenarbeiten, verschiedenen europäischen Unternehmen und denen quasi privilegierte Partnerschaften geben, dass die quasi als Staatsunternehmen oder teilstaatlich, also mit Unternehmen mit bestimmten staatlichen Privilegien, heißt weniger Steuern, heißt Subventionen und so weiter, arbeiten dürfen, aber auch mit gewissen Sicherheitsauflagen, um jetzt neue Raketensysteme, die auf der Ariane 9 basieren, zu bauen, um Waffensysteme im Weltraum zu stationieren. Und es geht um Lasersysteme, Elektrostörsysteme und es gibt sogar ein sehr seltsames Projekt. Da wollen die quasi eine Art Maschinengewehr in einem Satelliten in die Umlaufbahn bringen. Ja, also interessant. Das hat bis jetzt noch keiner gemacht. Ja, also quasi ein kinetisches Waffensystem, was nicht auf die Erde schießt, sondern andere Satelliten abschießen soll. Ja, das haben sie bei Kampfstein-Galaktika. Ein Artikel, der auch über 3 Seiten geht. Da sind sehr viele verschiedene Sachen detailliert dargestellt, wer sich für sowas interessiert. Also ich fand das ganz interessant, was die Franzosen davor haben. Immer mit dem Nebensatz, ob das alles technisch so umsetzbar ist oder ob das einfach nur große Ziele sind, die nie verwirklicht werden können. Eurofighter, wer weiß das schon so genau. Ja, und das Perverse ist doch, wie viel Geld da reingestopft wird. Wie viel das kostet, dass man an anderer Stelle benutzen könnte, um eben die Probleme, die wir hier unten haben, zu lösen. Das ist so, wenn der Macron das nächste Mal irgendwie den Schulterschluss mit der Jugendbewegung oder so sucht und sagt, hier, wir müssen das Klima retten und so. Ja, warum baust du dann irgendwie so einen Scheißdreck für Milliarden? Wir müssen da auch im Hinterkopf behalten, dass wir ja eine veränderte Sicherheitsarchitektur haben werden, wenn der No-Deal-Hard-Brexit stattfinden wird. Weiterhin wird England ja in der NATO sein und so weiter und so fort, aber bei den ganzen europäischen Militärplänen werden die eine geringere Rolle spielen und Frankreich eine sehr viel größere Rolle. Und da das auch ein militärisches Projekt ist, wird das eine Sache sein, wo wir als Deutschland, als Europäer mit vielen anderen europäischen Staaten wahrscheinlich auch aufspringen werden und das Ganze mit Geld unterstützen werden. Also ja, es wird teuer auch. Aber das ist doch auch so eine Waffe, wenn ein Staat auf der Welt sowas einsetzt, ist da oben so schnell für alles das Licht aus, das würde halt die Welt schon ein paar Jahrzehnte zurückwerfen. Also ich glaube, es ist, glaube ich, fast unrelevant, ob Europa da eigene Waffen da oben hat, weil wenn das da oben... Genau, wenn einer anfängt da oben aus. Das war ja das Problem mit Indien auch, bei dem Test, der so schief gelaufen ist. Ich hatte ja hier mal das sogenannte Kessler-Syndrom vorgestellt. Wir haben ja mittlerweile so viele Flugkörper in der Umlaufbahn, die, wenn die aufeinanderprallen, können die im Endeffekt Schrottwolken erzeugen, die die Orbits total vermüllen. Und wenn das nicht weggeräumt wird, kann man keine neuen Satelliten hochschießen. Das ist eine Gefahr. Und deshalb jetzt meine Petition unterschreiben, wir brauchen eine Weltraumputze. Ja, ja. Wenn wir das schon lösen müssen, dann will ich das stylisch lösen und dann will ich das wie in hier Spaceballs haben. Ja, wir sind ja zum Glück mit unserer Station auf einer etwas höheren Umlaufbahn, deswegen können wir uns das Elend alles hier angucken und ich sage euch, das sieht nicht schön aus. Da könnte echt mal jemand aufräumen. Eine Weltraumputze, schön ist. Vielleicht bauen wir euch eine, aber nur, wenn ihr uns 1 Milliarden gibt. 1 Million Milliarden. Hält sich den kleinen Finger an den Mundwinkel. US-Sanktionsdrohungen gefährden Nord Stream 2. Nord Stream 2 hört nicht auf, Thema zu sein, weil es geht um Pipeline-Politik. Was ist passiert? Ganz konkret hat Amerika Oh, Verzeihung. Wolltest du was sagen? Egal. In Amerika wurde jetzt im Endeffekt eine neue Strategie deklariert. Wie heißt sie jetzt gleich? Die Protecting Europe's Energy Security Act wurde entschieden in Amerika. Da geht es um Pipelines. Und zwar geht es einerseits um die Turk Stream Pipeline, wie man es auch nennen will. Da spielt Syrien eine Rolle und die Türkei offensichtlich. Die soll unterbunden werden, aber das Projekt ist größtenteils schon gescheitert. Dementsprechend geht es halt auch um die Nord Stream 2 Pipeline. Die ganze Sache ist ein bisschen seltsam, ja, weil an sich, ich hatte es ja schon mal gesagt, die ganze Thematik war an sich beigelegt. Es wurden schon Konzessionen gemacht von deutscher Seite, von russischer Seite. Die Ukrainer hatten auch schon zugestimmt, dass im Endeffekt Gas weiterhin über die Ukraine geleitet wird nach Europa von Russland, dass das nicht umgangen wird und dass halt ein bisschen weniger durch die Nord Stream 2 Pipeline gefördert wird und dass Europa gleichzeitig den Flüssiggasterminalbau fördert mit sehr viel Geld, damit die amerikanischen Tanker ihr Fracking verflüssigtes Gas rüberschippern können. So, an sich war die Sache geklärt, aber jetzt wurde nochmal ein Gesetz dazu gemacht und die Gefahr besteht jetzt, dass nicht, dass die Staaten Sanktionen rechnen müssen, sondern Unternehmen. Und zwar geht es einerseits um ein Schweizer Unternehmen und um ein italienisches Unternehmen. Die sind deswegen besonders, weil das die einzigen Unternehmen sind, die eine gewisse Art von Technik bereitstellen können, sprich Konstruktionsschiffe, die riesig sind, ja, um diese Pipeline überhaupt verlegen zu können. Und Amerika will halt jetzt diese beiden Unternehmen mit Sanktionen belegen, damit die Pipeline nicht zu Ende gebaut werden kann. Die Sanktionen treten in Kraft in 60 Tagen und deswegen haben diese beiden Unternehmen jetzt quasi aufs Gaspedal getreten und versuchen, die Pipeline jetzt in den nächsten 60 Tagen noch fertig zu bekommen, weil alles andere ist ja genehmigt worden. Den Deal, den ich vorhin beschrieben habe. In diesem Deal wurde ja alles abgesegnet, dass die Pipeline, dass es durchgeleitet werden kann und so weiter und so fort, aber die Amerikaner haben jetzt quasi damit nochmal versucht, den Bau zu verhindern. Der Bau ist 70% abgeschlossen und die wollen quasi mit diesen Sanktionen, die nur die Unternehmen betreffen, verhindern, dass die Pipeline überhaupt gebaut wird. Ganz schön hinterlistiger Trick. Ganz schön hinterlistig. Quants warn of Lehman-like market crash conditions in September. Quants sind Leute, die sich mathematisch ziemlich arg damit auseinandersetzen, was auf den Aktienmärkten, Finanzmärkten passiert. Und zwar ist der Artikel selber jetzt nicht mal mehr so unbedingt der Fokus, sondern ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir uns relativ lange in einem Aufschwung befinden und dass der wahrscheinlich auch bald dann irgendwann... Jo, die beiden Kurven sind schon geil. An der Stelle, die er da markiert hat. Ja, also, und es wird nicht ewig so weitergehen. Also, das darauf wollte ich halt hinaus. Also, so, ja. Ja, ich sehe es schon kommen, dass dann die Wirtschaft wieder abschmiert, dann müssen die Sozis wieder die harten sozialen Maßnahmen einleiten und durchführen und so. Natürlich. Altes Spiel. Klar, ach, wir müssen den Gürtel enger schnallen vor allem. Ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen. Weil hier, Quants warn of Lehman-like market crash conditions in September. Also Quants, die quantitativen Analysten waren vor irgendwas. Mhm. Ja, die quantitativen Analysten, das sind die Krisen auslösen heutzutage. Mhm. Ja, und ich habe mir das mal ein bisschen angeguckt, was hier geschrieben wird. Es geht im Endeffekt um eine Analyse von der Nomura Bank, ja, eine japanische Bank, und es geht um den amerikanischen Sektor. Und hier wird quasi so ein bisschen gemutmaßt, dass sollten die Handelsgespräche zwischen Amerika und China sich weiter verschärfen, dass dann gewisse große Investoren und die institutionellen Investoren sich von bestimmten Anleihen trennen müssen, weil die gewisse Thresholds von Punkten durchbrechen. Ist ja das richtig. Hätte zur Folge, dass diese Leute sich einerseits von Bonds trennen müssten und gleichzeitig auch von Aktien trennen müssten und dass dadurch, dass auf beiden Märkten Artificial Liquidity Shortage herrschen würde, dass dadurch dann quasi das Ganze zusammenbrechen würde. Ja, also das ist schon sehr, sehr, sehr hypothetisch. Aber tatsächlich, was du am Anfang gesagt hast, es gibt generell sehr, sehr viele Brandherde. Ja, und nach ganz normalen Marktspielregeln müssten alle Katastrophen müssten schon total über uns eingebrochen sein. Wir befinden uns derzeit in einer Situation, wo jegliche deutsche Staatsanleihen einen negativen Zinssatz haben. Alle. Ja, egal welche Laufzeit. Ja, die langlaufigen, die waren vor kurzem noch ein bisschen drüber, aber jetzt alles. Alles negativ. Ja, wir sind nicht mehr in einem Bereich, wo es nach normalen Spielregeln läuft. Und deswegen sehen diese Charts auch so aus, wie sie aussehen, weil die normalen Spielregeln einfach nicht mehr gelten. Ja, wir befinden uns in der Ära von Modern Monetary Policy. Da muss ich vielleicht auch mal was zu sagen. Aber belassen wir es jetzt mal dabei. Kann natürlich auch alles umkippen, aber es sieht die Welt geht unter. Die Welt geht unter. Nee, es ist halt auch Zero Hedge. Reinkriegen für Elektroautos und sowas und für Windkraftanlagen und so. Also wenn wir die Industrie umbauen, dann herrscht auch wieder Nachfrage. Das ist doch vielleicht auch so ein bisschen das Ding dabei, oder? Ja, es ist mal die Frage, wie stark sind die Infrastrukturen, die aufgebaut werden und wie stark sind die gegen irgendwelche Schocks? Wenn wir beispielsweise diese Infrastruktur aufbauen, die du gerade gesagt hast, was passiert, wenn dann auf einmal 200 Millionen Geräte, die mit Software gesteuert werden, anfällig für Manipulation sind? Ja, und zwar sogenannte, das ist ein Begriff, den kannte ich vorher noch nicht. Es gibt ja die Zero-Day-Lücke, ja, dass man quasi eine Software hat, die nicht abgedatet wurde und deswegen ist da ein Fehler von der Originalsoftware und die kann ausgenutzt werden. Aber es gibt auch einen Any-Day-Exploit. Und zwar, wenn du eine Industriesoftware hast, die gewisse Maschinen bedient, die hat dann einmal, die wird dann einfach mal einmal hart gecodet und man kann die Software gar nicht verändern. Und wenn dann ein Exploit drin ist, hast du keine Möglichkeit, das mehr zu ändern, außer du tauschst das System aus. Und so ein Exploit wurde jetzt quasi gefunden in einer, ja, in einem Framework von einer Industriesteuerungssoftware, VxWorks RTOS, von einem amerikanischen Hersteller, ich habe den Namen jetzt nicht mehr im Hinterkopf. Und ja, im Endeffekt geht es um Medizingeräte, Industriecomputer, irgendwelche Bankterminals, alles Mögliche, alles Mögliche. 2 Milliarden Geräte immerhin. Ja, und jetzt müssen diese ganzen Geräte im Endeffekt ausgetauscht werden und bis dahin sind die offen für Attacken. Eigentlich müsste man nur den Mikrocontroller austauschen. Ja, nochmal, man kann es nicht patchen, es muss physisch ausgetauscht werden. Du müsstest den Mikrocontroller, auf dem so ein VxWorks läuft, so ein Echtzeitbetriebssystem, müsstest du auslöten und müsstest einen neuen reinlöten. Das wäre die kleinste mögliche Nummer, wenn das praktikabel ist, was ja auch bei vielen Geräten sicherlich nicht sichergestellt ist. Ja, also wie gesagt, dieser Begriff des Any-Day-Exploits, der war mir neu. Ja, aber auf jeden Fall, mit dem Zero-Day hast du nicht ganz richtig erklärt. Zero-Day ist, wenn es noch gar keine Patches gibt dafür. Ah, okay, Verzeihung. Okay, aber ja, okay. Ich meinte ja halt das ursprüngliche System, aber naja. Oh. Du weißt, Mann, besser. Mann. Ja, kommen wir zu einem tollen. Ja, es gibt in, ich glaube in Australien, in Holland, in Frankreich und in Amerika gibt es sogenannte Solarstraßen. Das sieht so aus, wie ihr es hier auf dem Bild seht. Man hat im Endeffekt eine Spur. Man hat eine Spur und das ist kein Asphalt, sondern das sind Solarzellen. Es gibt da verschiedene, also erstmal gibt es den Ansatz mit ganz normalen Solarzellen, mit Plexiglas drüber, dass es halt nicht direkt kaputt geht, wenn Autos drüber fahren. Und hier in Frankreich war es beispielsweise so, dass sie so ein Spezialgranulat quasi gemacht haben. Man sieht hier quasi die Solarzellen. Das sieht aus, als ob die Oberfläche glatt wäre, aber wenn man es vergrößert sich angucken würde, wird man sehen, es ist quasi wie so sehr rauer Asphalt. Sehr, sehr rauer Asphalt, weil die Oberfläche schon absichtlich so kristallin gehalten ist. So. Das ist jetzt das vierte Experiment, was total total gescheitert ist, weil jeder gesunde Menschenverstand sagt einem, dass es das absolut blödsinnig ist. Ja, es muss extra hart gebaut werden, damit es nicht sofort kaputt geht, wenn Autos drüber fahren. Und in der Realität sind die Dinger alle nach ein paar Wochen kaputt gegangen. Alle. Ja, die mussten entweder repariert werden oder die mussten ausgetauscht werden und dann können die Autos ja nicht mehr ordentlich drüber fahren, weil da einfach irgendwie Dinger rausstechen und das ist ja gefährlich und die Reifen platzen auf und solche Sachen. Ja, dann, aber immerhin. Der Strom wird da sowieso nicht erzeugt, weil es auf Bodenhöhe ist und gut irgendwo in der Wüste vielleicht, ja. Stimmt. Aber die Autos fahren dauernd drüber, du hast Dreck. Du hast Abrieb von der Oberfläche, das heißt, nach ein paar Wochen haben die alle gar keinen Strom mehr geliefert. Ja, und also eine absolut dumme Idee, die jetzt schon sehr oft mehrmals gemacht wurde auf der Welt, immer mit den gleichen Ergebnissen. Das längste, was so eine Straße jemals gelaufen ist, ist 3 Jahre und das ist diese französische Straße, die wurde 2016 gemacht. Aber da fahren schon seit einem Jahr gar keine Autos mehr drüber und die sieht nicht so aus wie auf dem Bild. Man kann die Straße auf dem Bild kaum unterscheiden von dem Braunen, was rechts neben der Straße ist. Nicht mal die Straße links, sondern das Braune rechts davon. Ja, und ja, Chapeau. Und wie viel Geld dafür reingeflossen ist, wenn ihr das wissen wollt, dann guckt euch den Artikel an. Ihr werdet es nicht glauben. Wahlweise gereicht natürlich auch ein Thunderfoot-Video, der das schon vor Jahren nachgewiesen hat, dass das nicht funktionieren kann. Unter anderem wegen dem Winkel und so weiter und so fort. Aber es hört sich für bestimmte Leute gut an. Es hört sich für bestimmte Leute einfach gut an. Ja, so wie... So, ja, wie ne, das müsste doch an sich gut laufen. Warum funktioniert aber du das hast... nicht? Und dann kommt die Realität und dann können die über ihre Haltung hinweg und machen direkt das 5. Projekt. Ja, übrigens, diese Straße hier in Frankreich, 1 Kilometer war die lang. Man kann es gar nicht glauben. Es gab auch ein offizielles französisches Projekt vom französischen Verkehrsminister. Die wollten 1000 Kilometer bis 2021 bauen. Jetzt nach dieser Testphase. Die wollten jetzt anfangen, die Dinger in ganz Frankreich zu bauen. Der einzige Grund, warum die nicht bauen, ist, ja, weil es offensichtlich nicht funktioniert. Aber das müsst ihr euch mal überlegen. Die standen alle in den Startlöchern, alle Unternehmen, das Material wurde gekauft. Tja, und das wurde auch alles bezahlt. Und jetzt, was macht man damit? Meine Güte. Solar 1000 Kilometer. Auf einmal bin ich stolz, Deutscher zu sein. Ein ungewohntes Gefühl. Ja, die Franzosen hätten den Transrapid aber wahrscheinlich realisiert. Ne? Ja, ob der Transrapid so eine schlechte Idee war, weiß ich gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil, aber die hätten dann vielleicht auch das Geld dafür in die Hand genommen. Offensichtlich ist ja die Bereitschaft zu da gewesen, jetzt auch für das Geld zu nehmen. Warum denn nicht auch für was Vernünftiges, ne? Warum ist hier ja, aber vor allem brauchen wir Raketen, die andere Raketen abschießen können. Und dann kommt irgendwie so ein verschissener chinesischer Satellit, der aus der Bahn gerät und der löst dann so eine Kettenreaktion aus, wenn er den ersten trifft. Und dann ist sowieso alles weg, ohne dass diese Schissdinger je auch nur einen Schuss abgegeben haben. Ah, das wird ein Spaß. Ja, ja. So, und hier hatten wir eine sehr dämliche Lösung, irgendwie was Vernünftiges, Ökologisches, sonst irgendwas zu machen. Und hier haben wir eine ordentliche, einen vernünftigen Lösungsansatz. Und zwar dezentrale, kleine Lösung. Hier, ein großes Problem, nicht unbedingt in Deutschland, aber in Amerika, in Afrika, in Südamerika und in Asien, ist, dass, ach Gott, wie heißt das jetzt auf Deutsch? Kläranlagen, also die Wasserwiederaufbereitungsanlagen, dass die extrem energieuneffizient laufen und dass es sehr üblich ist in Ländern, die sogenannte Brownouts haben, sprich Afrika, Südamerika und Asien, wo halt vielleicht mal eine Stunde kein Strom ist oder sonst irgendwas, ja, dass es da üblich ist, bevor überhaupt die Brownouts passieren, dass da sowas wie Kläranlagen einfach vom Stromnetz abgeschaltet werden. Und ja, das hat beispielsweise zur Folge, dass das Wasser halt wieder ungefiltert in den Trinkwasserkreislauf kommt und deswegen hat man da Krankheiten und so weiter und so fort. Eigenes Thema für sich, aber wie gesagt, die sind extrem energieintensiv und in irgendwelchen Situationen, wo Stromausfälle sind, werden die gerne mal vor allem anderen abgeschaltet. So, und jetzt gibt es ein Forschungsteam, was eine Methode entwickelt hat, die auch schon auf industriellem Standard repliziert wurde, wie man quasi gewisse Effekte, die auch in solchen Kläranlagen stattfinden, ausnutzen kann, um damit bestimmte Batterien aufzuladen, daraus Strom zu entnehmen, um die Anlagen damit zu betreiben. Das ist nur eine Lösung für diese Kläranlagen, die aber energieintensiv sind und die eine sehr wichtige Rolle haben auf einem zivilisatorischen Standard. Wir brauchen Trinkwasser. Ja, und wenn du, wie gesagt, wenn ein Brownout ist und dann hast du keinen Strom und dann hast du auch kein sauberes Wasser, ja, es ist doppelt scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das sind dezentrale Lösungen, die ich sehr gut finde. Ja, das löst kein Klimawandel, das löst nicht irgendwie das normale Stromproblem, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, was auch immer, aber es löst dieses eine Problem und stellt sicher, dass wenn diese Technik wirklich eingesetzt werden kann, dass vielleicht in 10, 15 Jahren alle neuen Klärwerkanlagen quasi autark sind und einfach normales, zumindest sauberes Trinkwasser produzieren können, auch in Ländern, wo es jetzt halt so ist, dass die vielleicht nicht jeden Tag Stromausfall haben, aber vielleicht nur jeden dritten Tag das Klärwerk auch läuft, wenn ihr versteht, was ich meine. Ach ja. A perspective on relevance and public reception of psychological science. Und zwar hat man da R-Science analysiert und geguckt, wann denn verschiedene Papers aus der Psychologie hoch geupvoted werden auf Reddit. Und despite the reproductibility crisis post-tech with psychologically, particularly social psychology have the highest mean upvotes in the Reddit science section. Also Psychologie wird am höchsten hochgewertet und speziell halt Social Psychology, und Social Psychology ist halt irgendwie am schwersten von der Reproduktionskrise betroffen. Und das ist halt irgendwie interessant, dass man gerade das hochwertet, was am ehesten irgendwie wieder an Wert verlieren wird, weil halt... Ja, da sieht man halt, was die Leute gerne haben wollen, ne? Irgendwelche Sachen, die sie wahrscheinlich denken, weil die Gesellschaft bestätigt oder so. Oder irgendwas, was halt interessant irgendwie klingt über andere Leute. Zuverlässige Aussagen über die Mitmenschen. Ja, ist schon schwierig. Ja, also... Ey, und ich finde es halt lustig, weil halt, es spricht halt aus dem Bias raus. Also. Ja. Früher war das so, dass man bei psychiatrischen Erkrankungen, bei Geisteskrankheit auf den Trichter gekommen ist, dass eine Lobotomie, also ein Metallstecken durchs Auge einführen ins Gehirn und da ein bisschen rumpulen, dass das hilft, wenn Leute antipsychotische Medikamentation brauchen. Man hat erst später die antipsychotischen Medikamente zufällig entdeckt und die haben die Krankenhäuser leer gemacht von Menschen, die das sonst ihr ganzes Leben verbracht hätten. Und man hat festgestellt, dass von den Psychiatern, die damals die Lobotomie durchgeführt hat, wo man es noch nicht besser wusste, wie man denn mit psychisch kranken Menschen umgeht, dass die halt privatärztlich meistens, also halt sich organisiert haben. Das heißt, desto eher du aus einem staatlichen, aus einer staatlichen Institution kamst, desto eher hast du halt den Menschen einen starken Gehirnschaden zugefügt, anstatt ihnen zu helfen. Also. Und das ist ja noch nicht so lange her. Ich meine, die Cineasten unter uns erinnern sich an Einer flog übers Kuckucksnest oder hier den, wie hieß der von Sucker Punch. Genau, Sucker Punch. Wobei halt natürlich ersterer Film der deutlich bessere Film ist. Aber Und ich meine, es gibt natürlich auch in der Medizin, es gibt natürlich auch Trends, die halt Humbug sind, und es stellt sich ja später raus, und im Nachhinein ist es natürlich einfacher zu sagen, das war alles Humbug und so, aber ich fand es halt trotzdem interessant, dass während der Höchstphase, dass halt die Privatärztlichen, dass die sich dagegen gesträubt haben und gesagt haben, es gibt auch einen anderen Weg, mit ihrem Angehörigen umzugehen. Das fand ich halt so spannend an dem Ding. So, ja. Und dann noch Ideological diversity, hostility and discrimination in philosophy. A new study shows academic philosophers are predominantly left-leaning. Right-leaning philosophers experience hostility from left-leaning peers. And the more left-leaning the philosopher, the more willing they are to discriminate on basis of ideology. Was ich klasse finde. Ja, aber ist auch so ein Louis de Funès. Ach, oder Loriot, ach was. Ja, also, ist ja aber, das, was wir jeden Tag erleben im Netz. Da geht es zwar nicht um Academics, aber... Wobei ich aber auch sagen würde, more likely to discriminate, ja, wenn ich in der Mehrheit bin, ist immer more likely to discriminate. Ja, ja. Ist auch N794, ist jetzt auch nicht so die Rede wert. Wenn es noch mehr wären, wäre es auf jeden Fall interessant. Hier, von New Liberty, der Libertarian Manifesto, Murray N. Rothbard hat ein schickes Büchlein geschrieben. Und wenn ihr über Libertäre sprechen wollt und genau wissen wollt, was Libertäre sind, empfehle ich euch sehr stark dieses Buch. Es ist eine gute Einführung, es ist einfach geschrieben, an ein paar Stellen ist es Geschwubbel, weil es halt auch ein Stück weit Ideologie ist. Und bei Ideologie braucht man Geschwubbel, weil man nicht alles erklären kann in einem Buch. Aber an sich hat mir das Buch sehr gut gefallen. Also, und auch die Werte, die vorgetragen worden sind, haben mir manchmal nicht ganz so arg gefallen, manchmal haben sie mir gefallen. Aber wenn ihr über Libertäre sprechen wollt, bitte lest das Buch. Das ist ideal, um zu wissen, worum es geht. Also. Sex in the City writer Candace Bushnell, 60, admits she regrets choosing a career over having children as she now is truly alone. Ja, wer hätte es gedacht? Oh. Ja, so ist das halt. Endlich. Yay, Monstermädchen kommen. Katzenmädchen. Katzenmädchen. Ob die auch mit Panzern kreuzen können? Nee, nur menschliche und tierische Wesen. Wobei sie allerdings von den Menschen wohl nur Stammzellen einsetzen wollen und die züchten wollen in Tieren, in Schweinen, Tandem. Und dann geht es aber, also es war schon länger möglich, aber jetzt soll es eben auch so sein, dass sie in den Schweinen noch ein bisschen weiter gezüchtet werden, bis sie dann irgendwie auch verwendbare Organe haben oder so. Also, nice. Fand ich ein bisschen gruselig, den Artikel, wenn man sich den so durchliest. Soylent Green ist ein Produkt aus Menschenfleisch. Ja, was ja, ne? Was? Ich finde, auf der einen Seite, klar, es ist eine Chance, aber ich bin vielleicht zu alt. Also ich würde da ethisch die Finger von lassen. Wann? Wie viele menschliche Organe braucht ein Schwein, bis wir es als irgendwie menschlich klassifizieren? 90%. Das hört doch nicht auf. Ich habe mich gefragt, wie man sich da als Wissenschaftler fühlt, wenn man dann so einem Tier da irgendwelche Sachen entnimmt oder einpflanzt oder ich weiß nicht. Aber gut, Ärzte machen auch Abtreibungen, ne? Das ist auch nicht schön. Ja, überlegt mal, wie viele Gebärmuttern, also von menschlicher Seite, ihr eine Kuh unterbringen können. Ja, dann hätten die Frauen auch endlich dieses Stigma des Schwangerseins los. Genau, und könnten eher arbeiten, anstatt schwanger zu sein. Ja komm, das haben wir doch schon. Wir wissen, Frauen brauchen keine Männer mehr, um Kinder zu bekommen, weil man die Zellen schon so verändern kann ohne Mann. Man kann sich quasi selber klonen. Und Männer brauchen keine Frauen mehr, zumindest theoretisch, weil es halt nicht nur Leihmütter gibt, sondern halt auch diese Uterus-Apparaturen, ja, also wo Menschen halt Schläuchen geboren werden. Das haben die doch in China schon gemacht. Also, dass das geht, wissen wir schon. Aber diese Kreuzung, das ist ja auch nochmal was ganz anderes mit den Organen. Also, wenn wir uns mal angucken, was für ein Problem Organhandel und Menschenhandel weltweit ist, relativiert das Ganze gewisse Outlooks. Man hat halt immer gewisse ethische Bedenken. Das Problem ist nur immer, irgendwelche Pandora-Boxen zu öffnen. Ja, was ist denn, wenn man da irgendeine Krankheit bei kreiert, die nur in so einem Kreuzwesen das, überhaupt entstehen kann und dann infiziert sich die Menschheit oder sowas. Das sind ganz, ganz, wie gesagt, das sind Pandora-Boxen, auf die wir uns zubewegen, ähnlich wie auf vielen anderen wissenschaftlichen Gebieten, ja. Ja, das ist wie diese Leute, die in Chicago in einem Hinterhof in der Sporthalle den ersten Atomreaktor zusammengeschraubt haben und ihn da auch haben laufen lassen. So an dem Punkt befinden wir uns. Ich glaube, das einzige Problem, was wir haben, ist Hassrede. Ja. Hass ist keine Meinung. Nee, Spaß ist keine Meinung. Wann kommt eigentlich dieses Plugin für Chrome raus, wo Hass durch Spaß ersetzt wird? Und immer schön die Betonung, ne? Spaß. Ja. Spaß ist keine Meinung. Ja. Fördert, was der Freiheit dient, und zerschmettert, was ihr schadet. Und aber passt. Nicht mit Frauen, die vorher für euch gekocht haben. Ja. Ja, und die Essensrevolution kommt. Esst, was euch schmeckt. Lasst es euch nicht verbieten, solange es überhaupt noch gibt. Fliegt so weit ihr könnt, solange es noch geht. Geht in den Wald. Am besten fangt ihr euer Essen selber. Und immer so, schön den Kulturmarxismus zerschmettern. Das ja, aber CO2-neutral. Ja. Beim Zerschmetterung kann nämlich CO2 entstehen. Da muss man dann hinterher auch einen Ausgleich an die entsprechenden Ablassbriefschreiber zahlen. Erfrischt euch bei diesen Temperaturen mit einer leckeren Hirschquelle. Mit extra feinem Uran. Mit dem guten Uran. Ganz ehrlich. Macht's gut, Leute. Bis nächste Woche. Hört rein. In den Wald. Kulturmarxismus. Lass euch nicht gendern. Genau. Ach. Hey, Opex, eingeschlafen? Kulturmarxismus. Das war der metamimetische Diskurs. Dum, dum, dum. Mm-hmm.